Schön, dass ihr alle da seid und auch voll cool, dass wieder so viele Leute da sind. Heute ist der letzte Vortrag unserer vierteiligen Vortragsreihe. Wir, das ist die Gruppe The Future is Unwritten. Wir sind eine kommunistische und dogmatische Gruppe, organisiert ums ganze Bündnis und darüber hinaus organisiert bei Beyond Europe. Wir arbeiten zu den Themen Feminismus, Antifa, soziale Kämpfe und Kommunismus. Und die Veranstaltung hier wurde auch vom Arbeitskreis Kommunismus organisiert. Wir wollen uns nochmal beim Stura und bei der Linksjugend Solid bedanken für die Unterstützung und die Forderung. Die Mitschnitte wurden, also es gab zu den jeweiligen letzten Wochen immer Mitschnitte und heute wird es auch einen Audio-Mitschnitt geben. Wenn ihr nach dem Vortrag bei der Diskussion nicht mit drauf sein wollt, sagt es am besten einfach kurz vor eurem Beitrag. Und dann könnt ihr auch bald alle Audioaufnahmen euch anhören. Die werden online gestellt über unsere Like-Seite auf Facebook. Wir wollen auch jetzt eine E-Mail-Liste durchgeben. Da könnt ihr euch eintragen für alle Leute, die an einer längeren Diskussion zu dem Thema interessiert sind. Und dann werden wahrscheinlich auch in ein paar Wochen schon die ersten Beiträge dazu kommen. Die wird jetzt hier vorne nach hinten durchgegeben. Heute haben wir Rüdiger Matz da. Er promoviert zur Ökonomie des Realsozialismus und gibt regelmäßig verschiedene Beiträge heraus. Zu dem heutigen Thema wird es in der Januar-Ausgabe der Konkret auch einen Artikel geben. Und dann würde ich einfach mal an unseren Referenten übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch sozusagen an meine Lieblings-Ex-Gruppe für die Einladung. Ja, vielleicht ein bisschen vorweg zu dem, wie ich finde, ein bisschen merkwürdigen Themenkonstrukt. Das letzte, ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche hier war, als Christian Siefkes hier referiert hat. Als ich die Idee zu dem Vortrag hatte, wusste ich noch nicht, dass Siefkes auch Teil dieser Veranstaltungsreihe was referieren würde. Sonst hätte man natürlich überlegen können, ob man daraus gleich eine Podiumsdiskussion macht. Bisschen komisch ist ja schon, dass sozusagen er auf meine Kritik nicht direkt antworten kann. Andererseits gibt es mir natürlich viel mehr Raum, meine Kritik auszubreiten, was natürlich auch ein unstreitbarer Vorteil ist. Aber im Ernst, ich werde versuchen, die sozusagen Schlussstellung in diesen in der Vortragsreihe so zu nutzen, auch so ein bisschen einen Bogen zu schlagen zu dem ersten Vortrag, wo es also um rätekommunistische Vorstellungen ging. Ich warte noch mal kurz, bis es ein bisschen leiser ist. Hier bleiben und ich checken kann, dass es nicht übersteuert. Ja? Also, okay, schön. Kannst du mal sehen, die ganze Zeit hier bleiben. Dass das wirklich mitgeschnitten wird? Ja, für alle, die sprechen. Okay. Das ist jetzt doch ein bisschen lang. Okay. Ja. Achso, dann will ich kurz so sein. Achso, nee, kann ich machen. Ich glaube, aber, oder meinst du nicht nur? Nein. Ja, okay. Dann meinen wir es einfach mal wiederholen, dass das mitgeschnitten wird für die Leute, die. Kann ich das machen einfach? Also, okay. Genau, nur für die Leute, die gerade noch gekommen sind. Die Veranstaltung wird mitgeschnitten. Also wenn ihr in der Diskussion danach nicht drin sein wollt in dem Mitschnitt, dann sagt einfach kurz Bescheid vor eurem Redebeitrag. Und jetzt geht's weiter. Schön. Genau, ich habe keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, beziehungsweise die Präsentation besteht aus genau einer Folie, das ist die hier, die schlicht die Funktion hat, euch zu zeigen, worum es heute gehen wird und immer mal wieder einen Hinweis geben zu können, an welcher Stelle ich gerade bin. Wir sind gerade im Punkt Einleitung dies und das. Ich glaube noch fast noch mehr bei dies und das als bei der richtigen Einleitung. Danach wird es darum gehen, zu sagen, was eigentlich Currents sind und was daran sozusagen interessant ist, erstmal so als These, ist natürlich ein Problem, das abzugrenzen gegenüber dem, was Christian Siefkes letzte Woche erzählt hat. Ich werde darauf an einigen Stellen Bezug nehmen, will es aber auch nicht voraussetzen, deshalb geht es nicht anders. Ich muss da auch einige Teile wiederholen, damit Leute, die letzte Woche nicht da sind, überhaupt wissen, worum es geht. Dann, das ist der Hauptpunkt, drei kritische Einwände gegen die Commons-Theorie. Und der letzte Punkt, ja, der heißt jetzt so ein bisschen hemdsärmlich, was ist an der Commons-Theorie hochzuhalten? Beziehungsweise, wo hat sie recht gegenüber anderen Theorieschulen? Da würde ich dann tatsächlich den Bogen machen zum ersten Vortrag dieser Veranstaltungsreihe. Und es steht nicht zufällig da und heißt das was praktisch? Ich wollte noch nicht mal so weit gehen zu sagen, was heißt das praktisch? Ich glaube aber tatsächlich, dass das politisch praktische Konsequenzen hat. Es ist ja immer so schwierig, wenn man, oder wie soll ich sagen, einerseits dankbar, andererseits undankbar, wenn man innerhalb der radikalen Linken, wenn man die Kant-Theorie da überhaupt zuzählen kann, vor allen Dingen kritisiert und eine von mir sehr geschätzte Genosse, mit der ich darüber gesprochen habe, meinte, naja, es sei auch kein Wunder, dass Leute was Positives mitnehmen wollten, um sozusagen überhaupt motiviert zu sein, neben der ganzen bürgerlichen Scheiße, die sie so auf die Reihe kriegen müssen, auch noch politisch was zu wuppen. Ich muss gestehen, dass dieses Positive nicht gerade mein Spezialgebiet ist, sondern dass ein Großteil doch in der Kritik hier besteht. Glaube tatsächlich, dass man daraus was lernen kann. Und insofern, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt sagt zu dem Ende, das so positiv ist, wie ich es irgendwie hingekriegt habe. Aber jetzt zum Teil 1. Doch noch Einleitung, dies und das. Einen habe ich noch. Nachfragen. Letztes Mal gab es ein bisschen Gegrummel, als gesagt wurde, es sollten keine Statements, sondern tatsächlich Fragen gestellt werden. So grundsätzlich habe ich gar nichts gegen Statements, also sagt, was ihr wollt. Das bezog sich, glaube ich, daran, das finde ich richtig, dass es schön wäre, wenn das, was ihr sagt, egal ob es eine Frage, ein Statement oder was auch immer ist, irgendwie einen Bezug zu dem hat, was heute Thema ist. Das ist für die Diskussion unwahrscheinlich gut und nicht sozusagen, ich habe auch schon mal was zur Geschichte der frühen Sowjetunion erzählt und jemand hat was zu Iran erzählt, also zur Bedrohung Israels durch die iranische Atombombe. Sachen, die ich politisch gar nicht so falsch fand grundsätzlich, aber die sozusagen die Diskussion jetzt zur frühen Sowjetunion nicht so wahnsinnig nach vorne gebracht haben. Ich nehme mal an, dass irgendwem von euch eine Frage auf den Nägeln brennen wird, nämlich die nach Grundsicherung. Ich schließe das daraus, dass bisher immer bei meinen letzten 5 Vorträgen irgendjemand hinterher eine Frage zur Grundsicherung gestellt hat, scheißegal, wozu ich referiert habe. Auch das ist okay. Aber, und auch letztes Mal bei Siefkes hat ja jemand eine Frage zur Grundsicherung gestellt, ich rede auch gerne über Grundsicherung. Es wäre nur super, wenn ihr jetzt die Zeit des Vortrags dazu nutzt, irgendwie eine Anknüpfung an das zu suchen, was ich erzähle. Das wäre prima und dann bin ich auch gerne bereit, darauf einzugehen. So, genau, Teil 1, was sind Currents und warum interessiert uns das überhaupt? Ganz kurz, unter Currents werden Güter verstanden, die Menschen gemeinsam nutzen, das heißt in direkter Kooperation. Wichtig dabei ist, die haben daran kein individuelles Eigentumsrecht, sondern nutzen die Ressourcen. Zweitens, sie handeln das, was sie mit diesen Ressourcen herstellen, im allerweitesten Sinne, es könnte ja auch was Immaterielles sein, sie handeln das nicht, schon gar nicht gegen Geld, sondern tragen innerhalb der Commons nur etwas bei, je nachdem, was ihre individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten sind. Und nach außen tauschen sie zwar was aus, tauschen aber nicht im bürgerlich-kapitalistischen Sinne, sondern ja, das Ganze bewegt sich sozusagen auf einer stofflichen Ebene. Und Commons kann dann alles Mögliche sein. Also die klassischen Beispiele der Commons-Theorie sind entweder welche aus der Landwirtschaft, also wo auch Bezug genommen wird auf vorbürgerliche Modelle wie das Modell der Allmende, wo also eine Dorfgemeinschaft eine bestimmte Ressource, in dem Fall meistens Weide, gemeinsam nutzt und kein Mensch auf die Idee kommt zu fragen, wem gehört das, also weil es gar nicht gehört, sondern nur genutzt wird. Und ein anderes Beispiel der Commons-Theorie wäre sowas wie Wikipedia, wo man auch nicht sagen kann, ja, wem gehört denn das Ding nun? Also erstens ist schon die Frage, was ist das Ding? Und zweitens, ja, ganz klar ist, dass da, nein, man zum Beispiel keine Gebühr bezahlen muss, wenn man das Ganze nutzt, oder auch Rechte an Texten nicht gehandelt werden und solche Geschichten. Da bin ich auch gleich beim zweiten Punkt, der mir noch wichtig ist. Es gibt meiner Einschätzung nach in der Commons-Theorie, das war letzte Woche auch nicht so deutlich, zwei Stränge oder zwei Unterschulen, wenn man so will. Zum einen mal, ich nenne es mal die klassische Commons-Theorie. Eleanor Ostrom sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch was. Die hat sogar mal einen Nobelpreis, also nicht den alternativen, sondern den richtigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften dafür gekriegt, wo man schon ahnen kann, dass das Komitee normalerweise nicht die gesellschaftstranszendierende Kompetenz von jemandem belohnt. Da scheint mir, nach dem, was ich gelesen habe, der Pool von Commons, die da als Beispiele gewählt werden, doch sehr aus traditionellen Ökonomien zu kommen. Das ist auch ihr Forschungsgegenstand. Da ging es darum, dass also nicht marktwirtschaftliche Bewirtschaftung von Ressourcen, also Commons-artige Bewirtschaftung in einer Trikont-Landwirtschaft beispielsweise, sowohl für die Leute, die da leben, als auch für die Ressourcen, also für die Ressourcennachhaltigkeit, besser ist als eine Marktbewirtschaftung. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, wie tief ihr oder wie nachhaltig ihr gefärbt seid durch linksradikale Propaganda. Wenn das der Fall ist, fragt ihr euch vielleicht, naja, müsste doch eigentlich klar sein, dass Markt nicht das Gelbe vom Ei ist. Ist aber tatsächlich in der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre so, dass die Leute sagen, ach tatsächlich, und dann sozusagen eine empirische Untersuchung machen und feststellen, ja, wenn Bauern in Äthiopien ein Gut gemeinsam nutzen und sich nicht von holländischen Blumenkonzernen anstellen lassen, dann nützt ihnen das was. Der andere Zweig der Commons-Theorie ist der, den meiner Einschätzung nach Christian Siefkes repräsentiert, der letztes Mal hier war, und das ist, meine ich, der spannendere Zweig, der nämlich ganz klar von einer Änderung gesellschaftlicher Organisationsform oder von einer grundsätzlichen Änderung der gesellschaftlichen Organisation redet oder die auch anstrebt. Das sind also Leute, die ich hauptsächlich kenne, so aus dem Umfeld der Seite keimform.de, wo also im Namen dieser Seite schon drinsteckt, dass die Vorstellung ist, Commons, die es in der bürgerlichen Gesellschaft, in der kapitalistischen Ökonomie gibt, sind erste Keimformen zu einer Überwindung genau dieser Gesellschaft. Aber dazu sage ich gleich noch ausführlicher was. Die beiden Stränge sind nicht so deutlich geschieden, sieht man, wenn es mal größere Veröffentlichungen gibt. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat riesig dicke Sammelbände zur Commons-Theorie rausgegeben zum Beispiel. Da veröffentlichen hauptsächlich die Ostrom-Leute, aber auch zum Beispiel Siefkes oder Meritz von Keimform. Und ich finde es da schon bemerkenswert, dass von der Keimform-Seite keinerlei Kritik kommt an dem, was die anderen machen. Denn das, was die anderen machen, ist schon Commons zu nehmen, das muss man sich klar machen, die, wie soll ich sagen, bei denen die patriarchalen Elemente dessen, was da stattfindet, gerade da, wo es traditionelle Commons sind, ganz deutlich durchscheinen. Wo es, wenn es da um afrikanische Landwirtschaft geht zum Beispiel, ganz klar wird, dass es da Vorstellungen von Natürlichkeit, von Zugehörigkeit gibt und diese ganzen Geschichten, wo man sagen muss, naja, das ist, ich sag's ja eben schon, auf alle Fälle sinnvoller, als sich kapitalistisch ausbeuten zu lassen. Ist aber natürlich, wenn man darüber redet, was ist eine Zielvorstellung für das, was wir in den hier zum Beispiel wollen, immer nur sehr begrenzt als Modell zu nehmen, logischerweise. Aber zu diesen Abgrenzungen findet man in der Kammerstheorie nichts. So, damit lasse ich aber den Ostromflügel auch sein und beschäftige mich jetzt mit der Keimform-Schule, Subschule sozusagen. Ich habe eben schon gesagt, ein ganz wichtiges Feld, auf dem dieser Strang der Kammerstheorie die Beispiele sucht, ist die Informationstechnologie. Das heißt im Wesentlichen sowas wie Wikipedia, aber auch sowas wie Open Source Geschichten, Open Science, diese Bereiche. Und damit komme ich dann auch schon zu Punkt 2, nämlich zu drei kritischen Einwänden, die sich genau auf diese Beispiele aus der Informationstechnologie beziehen. Die drei Einwände beziehen sich auf drei Annahmen der Commons-Theorie. Ich kann schon sagen, drei Behauptungen. Die erste Behauptung ist, Commons breiten sich aus derzeit. Das ist, also wie soll ich sagen, wenn man sich sonst so linke oder linksradikale Projekte anguckt, wäre das ja schon mal ein Qualitätsmerkmal, denn normalerweise ist es ja bei dem, was wir so machen, nicht so. Ich habe diese Behauptung der Commons-Theorie mal genannt, Commons sind die Zukunft. Dann die zweite Behauptung. Wenn der Anteil von Commons an der gesellschaftlichen Reproduktion größer wird, dann stehen deren Ergebnisse immer mehr Menschen frei zur Verfügung. Und das schafft irgendwann die Möglichkeit für Privateigentum an Produktionsmitteln ab und damit auch die Möglichkeit von Kapitalismus. Das ist die zweite Behauptung, die ich gleich kritisieren werde. Die habe ich mal genannt, ich drucke mir meine Fabrik. Und die dritte Behauptung, die ich kritisieren will, ist, man kann vielleicht erst in der Informationstechnologie, aber da ganz besonders oder mit deren Hilfe, so kommunizieren, wie es Commons so richtig entspricht. Das ist das, was Siefkes letztes Mal, ich erkläre es aber gleich auch nochmal, stigmerisch genannt hat. Da glaube ich weder, dass das stimmt, also dass man da tatsächlich so kommunizieren kann, noch dass es gut wäre. Und diese These habe ich genannt, die Welt ist Wikipedia. Und mit der fange ich mal an. Es gab letztes Mal, glaube ich jedenfalls, ein Audioproblem. Und zwar insofern, dass das dann irgendeine Nachfrage kam gegen Ende, die sich darauf bezog, wie denn die Commons-Theorie, warum die sich denn so auf Kommunismus beziehen würde und nicht zum Beispiel auf Anarchismus. Ich glaube, insofern, es war ein Audioproblem, als der Siefkes häufig von Commonismus geredet hat, damit aber überhaupt nicht Kommunismus meint. Also den Titel dieser Veranstaltung habe ich mir nicht ausgedacht, nur das Fragezeichen ist von mir. Immerhin, aber sondern die Überschrift Commonismus statt Kommunismus ist tatsächlich ein Artikel überschrieben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob von Siefkes oder von Meretz, in der Prokla, soweit ich weiß. Und wenn man auf Keimform mal guckt, das heißt, das wird als Alternative gedacht. Man kann auch sagen, da schließt sich was aus. Insofern war die Nachfrage so ein bisschen neben der Spur, da lag halt am üblichen Nuscheln von Referenten. Und ich glaube, dass einer der Hauptpunkte, warum das als Alternative gedacht wird in diesem Keimformstrang, genau der ist, mit dem ich jetzt komme. Das Ideal, wie man denn kommunizieren müsse in einer, ich sag mal, befreiten Gesellschaft, um eben diese Unterscheidung von Kommunismus blabla zu vermeiden, also ich sag mal in einer befreiten Gesellschaft, das Ideal ist nämlich in der Commons-Theorie überhaupt nicht eine Konsensfindung im Diskurs. Also das kam auch letztes Mal bei Siefkes überhaupt nicht vor. Hat irgendwann mal nachgefragt, sagte er, doch, ja, finde ich auch gut. Was schon ein Indiz dafür ist, also ich meine, ich will überhaupt kein Siefkes-Bashing machen. Ich glaube, das ist ein sehr kluger Mensch und man kann auch mit vielem, was er sagt, viel anfangen. So, aber worauf ich raus will, ist, das zeigt schon, dass denen diese Fragen, wie kommt man eigentlich zu politischen Entscheidungen, komplett am Arsch vorbeigehen. Und ich werde im Folgenden versuchen zu zeigen, warum das in der Commons-Theorie ganz basismäßig sozusagen angelegt ist. Und das finde ich fatal. Von allem, also ich werde gegen Ende auch noch einiges sagen, wo ich glaube, da kann man produktiv was mit anfangen. Und er hat dann gesagt, ja, doch, man kann wählen, man kann imperatives Mandat machen. Dann hat er noch als Beispiel gesagt, man kann auch Demarchie machen, ein Wort, das ich peinlicherweise vorher noch nie gehört habe. Was heißt, man lost einfach die Delegierten aus. Als ich zu Hause auf dem Rückweg nochmal drüber nachgedacht habe, also dass man auch sowas als gleichwertiges Konzept vertritt gegenüber imperativen Mandat, Rätesystem oder sowas, ist, glaube ich, schon ein Indiz dafür, dass man keine Vorstellung von gesellschaftlichen Interessensgegensätzen hat. Denn also wenn ich mir mal vorstelle, also es würde beispielsweise auf dem, ja, wir sind im Moment noch in Nationalstaaten organisiert, so viel man das auch bedauern mag, dass man Leipzig nimmt, wenn man da Delegierte auslosen würde, ich muss sagen, die Chance, dass da jemand dabei wäre, der irgendwie meine Position vertritt, die ist gegen Null gehend. Und das liegt einfach daran, dass Leute nicht das Gleiche wollen. Das hat teilweise soziale Gründe, das hat teilweise ideologische Gründe. Wenn man auf so eine Idee kommt, und zwar ja, in der Perspektive einer nicht so fernen Zukunft, meine ich, wirft das schon bestimmt, also oder umreißt das schon so grob, ein bestimmtes Bild von, naja, ich würde nicht sagen von Interessensgegensätzen, sondern von deren Irrelevanz. Aber jetzt zurück zum Thema, wie soll denn nun eigentlich in oder zwischen Commons kommuniziert werden? Stigmergie, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat es letztes Mal auch erwähnt, ist ein Begriff, der bezeichnenderweise aus der Biologie kommt. Also so, wie man sozusagen als Commonist sinnvollerweise kommuniziert. Das machen nämlich Termiten. Das läuft so, die laufen durch ihren Bau, kommen an ein Loch, das da nicht hingehört, lassen daraufhin eine Duftmarke los und gehen ihres Weges, weil sie irgendwas zu tun haben, Holz sammeln oder was weiß ich. Und dann kommt eine Bautermite vorbei, findet die Duftmarke und ist sofort dazu angeregt, dieses Loch, das da nicht hingehört, zuzumachen. Die Termiten begegnen sich nie und trotzdem weiß sozusagen jeder, was er zu tun hat. Sondern würde natürlich Siefkes, also ich will jetzt auch nicht fies werden, nicht sagen, dass alle Termiten werden sollen, aber der Gedanke oder die Überlegung ist eben die, das ist bei Wikipedia ganz genauso. Ich lese und schreibe mich da so durch das Lexikon, merke, es gibt irgendwo eine inhaltliche Lücke und hinterlasse einen, ich glaube, im Moment sind sie rot, einen roten Link, weil ich entweder keine Zeit habe oder nicht die Kompetenz, diese Lücke selbst zu füllen. Ein anderer Nerd kommt vorbei, liest das und findet den roten Link und sagt, Mensch, dazu kann ich noch mal was schreiben, fühlt sich durch diesen Marker unmittelbar angeregt, das Loch zu stopfen und schreibt dann genau diesen Artikel, der dann dazu führt, dass hinterher es besser ist als vorher. So. Und die Behauptung der Commons-Theorie ist eben, deshalb auch habe ich diese Behauptung ja sozusagen überschrieben mit, die Welt ist Wikipedia. Die Behauptung ist, nach diesem Kommunikationsmuster könnte eine Kommunikation in einer befreiten Gesellschaft, also sozusagen die kommunikative Seite der gesellschaftlichen Reproduktion, funktionieren. Und ich glaube, das stimmt nicht. Sondern das stimmt bei Wikipedia nur unter ganz bestimmten oder ganz besonderen Bedingungen, von denen ich erstmal ein paar aufzähle. Erstmal, die Produktionsmittel sind sehr kleinteilig. Bei fast jeder Privatperson, mindestens in den Metropolen, aber zunehmend auch in anderen Gegenden der Welt, vorhanden, nämlich im Wesentlichen Rechner. Diese Produktionsmittel sind nicht an ein bestimmtes Produkt gebunden. Also man kann mit einem Hochofen keine Geigen herstellen, aber man kann mit einem Rechner Lexikonartikel zu allem Möglichen produzieren. Diese Rechner sind nicht in langfristige Produktionsprozesse eingebunden, was eben beispielsweise eine Werftanlage, was selbst wenn man es anders will, dazu führt, dass wenn man auf irgendeinen Marker trifft, man auf Jahre hinaus nichts anderes herstellen kann, als das, was gerade in der Produktion ist. Ist bei Rechnern nicht so. Die Sachen sind von Einzelnen herzustellen, also die Artikel. Im Zweifelsfall liest ja noch mal wer drüber, aber das ist minimiert den Kommunikations- oder überhaupt Abstimmungsaufwand. Es hat, wenn so ein roter Link da bis Anno Dunemals stehen bleibt, keine ernsteren Auswirkungen. Also jedenfalls nicht so ernste, wie wenn im Wasserwerk mal was nicht funktioniert. Ganz wichtig, die Leute, die da ihre Artikel schreiben, verdienen damit nicht ihren Lebensunterhalt. Was dazu führt zum Beispiel, dass wenn die in der Diskussion irgendwie unterlegen sind oder irgendwie auch mit einem Artikel keinen Bock mehr haben, sie einfach gehen können und was anderes machen. Also sie sichern weder ihren Lebensunterhalt noch den von irgendjemandem sonst. Das heißt, also das sind alles so Bedingungen, die sich ganz grundsätzlich, ich werde gleich nochmal ein etwas längeres Beispiel bringen, ganz grundsätzlich von dem unterscheiden, was ich unter gesellschaftlicher Reproduktion verstehe. Und trotzdem brauchen die bei Wikipedia 80 Festangestellte allein bei Wikipedia Deutschland. Und wenn es mal einen Streit um einen, und ihr könnt euch mal spaßeshalber, wenn ihr Zeit habt, den Lexikonartikel zur Marktwirtschaft durchlesen. Ich weiß nicht, was ihr von Marktwirtschaft denkt, aber und dann könnt ihr mal versuchen, den so umzuschreiben, dass er richtig wird. Viel Spaß dabei. Da könnt ihr aber Duftmarken hinterlassen, solange ihr wollt. Nee, das klappt nicht. Und also entweder geht es dann nämlich doch nach dem Mehrheitsprinzip oder danach, wer den längeren Atem hat oder irgendwer der Festangestellten oder Forenleiter, also müssen ja gar keine Festangestellten sein, sagen dann irgendwann jetzt aber Schluss. Weiß ich nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, vor 7 Minuten klang das noch ein bisschen emanzipativer. Das heißt, ich glaube, das ist ganz massiv unterkomplex. Und um mal deutlich zu machen, was ich damit will, ein ganz anderes Beispiel. Ich glaube, ein Missverständnis besteht schon darin, und das, dazu sage ich gleich was, worauf das noch gilt, das wird synchronisiert. Ich nehme mal ein Beispiel aus Kuba. Also nicht, weil ich Fidel Castro-Fan bin oder weil ich den Realsozialismus in Kuba toll fände, darum geht es mir jetzt überhaupt nicht, sondern mir geht es nur um so eine Entscheidung, wie 1959/60 das Gesundheitswesen in Kuba massiv auszubauen. Und zwar von, ich kann mir Zahlen immer so schlecht merken, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, die hatten damals 6.000 Ärzte in ganz Kuba. Und davon sind auch viele emigriert, weil sie irgendwas Gefühl hatten, ne, ich gehöre ja zur Elite, vielleicht sollte ich mich besser mal vom Acker machen. Und innerhalb von 2er Jahrzehnte haben sie das Gesundheitswesen aufgebaut auf 70.000 Ärzte mit den entsprechenden Einrichtungen, die dazugehören. Und im Verhältnis zur kubanischen Bevölkerung eine Arztdichte, die ja besser ist als in Westeuropa beispielsweise. So, wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe das Beispiel natürlich nicht zufällig genommen, sondern weil ich mir denke, na, würden wir, wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, was müsste denn geschehen nach einer Revolution, jetzt mal außer, dass konkrete Arbeitsprozesse anders werden, dass man sofort weniger arbeitet und so weiter, fällt mir da schon relativ früh ein, naja, man müsste erstmal denen, die jetzt so im Kapitalismus so richtig am Arsch sind, in Afrika beispielsweise, also das wäre sozusagen oberste Priorität, meiner Einschätzung nach. Was gehört alles dazu, um ein Gesundheitswesen in dieser kurzen Zeit so sehr aufzubauen? Das hat sozusagen Bedingungen im Krankenhausbau, das hat Bedingungen im Baumaschinenbau, das hat Bedingungen in der Ausbildung. Das hat Bedingungen in der Organisation von Universitäten, das hat Bedingungen in der Gestaltung von Verkehrswegen und natürlich Voraussetzungen in all den Bereichen, wo Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, weil man sie in diesen Bereich setzt. So, und jetzt vergleicht das nochmal kurz mit dem roten Link bei Wikipedia. Das ist einfach ein schlechter Witz. Und zwar jetzt nicht, weil das eine ist so viel, das andere ist so wenig. Nee, ich meine da schon einen qualitativen Unterschied. Insofern einen qualitativen Unterschied, weil die Dringlichkeit von Teilprozessen für lokale Organisationen, für Commons beispielsweise, ich nehme ja an, sowas wie, jetzt habe ich gerade so ein DDR-Sprech im Kopf, obwohl ich gar nicht aus der DDR komme, eine Baubrigade, also ein Baucommons. So, die haben also, Rechner finde ich super, also auch so To-Do-Listen im Netz finde ich super. So, und die finden jetzt also die Aufforderung, man müsse eine Straße bauen, eine Medikamentenfabrik und ein Krankenhaus. Wie priorisiert man das jetzt? Die Information liegt auf lokaler Ebene überhaupt nicht vor. Und das finde ich überhaupt nicht super, sondern das Problem, und ich meine, Kuba ist vielleicht auch insofern ein schönes Beispiel, weil es nämlich kein schönes Beispiel ist, also meiner Einschätzung nach, was die politische Ebene vor allen Dingen angeht. Das Problem ist natürlich, dass in dieser Information das Potenzial von Macht liegt. Das war in der DDR ganz genauso. Also da hat man sozusagen dann negativ gemerkt. Die haben immer versucht, eine sozialistische Persönlichkeit rauszubilden, die sich dann, die irgendwie einsieht, das ist das bessere Deutschland, das antifaschistische Deutschland, die sich dann im Kombinat besonders einsetzt. Ob das, was die Einzelnen da gemacht haben, eigentlich sinnvoll war fürs Ganze oder nicht, das waren Informationen, die die Einzelnen überhaupt nicht hatten. Die hatten auch die Betriebskollektive nicht. Das ist nämlich eine hochkomplexe Geschichte. Solche Daten müssen gesammelt werden, veröffentlicht werden, von Spezialisten interpretiert werden. Und da steckt ein unwahrscheinliches Potenzial für Macht und Herrschaft drin. Und worauf ich raus will, ich werde das noch an einem anderen Beispiel deutlich machen, ist, dass man das nicht wegmogeln sollte und glauben, man könne sozusagen durch die freie Zuordnung kleinster Einheiten solche Probleme lösen. Sondern ich glaube umgekehrt, man hat da ein Problem und muss sich fragen, wie kriegt man das eigentlich bearbeitet, wie kriegt man es eigentlich kontrolliert, und das ist auf einer politischen Ebene anzusiedeln. Und genau, jetzt das, was mir eben schon einfiel, wofür das auch gilt. Ich weiß nicht, ob derjenige da ist, aber er muss sich also jetzt auch nicht melden. Brotaufstriche. Letztes Mal war jemand da, der sagte, ja, er könne zum Beispiel gut Brotaufstriche machen. Nein, er konnte gut Brot backen. Oh, Entschuldigung, konnte gut Brot bei uns. Das wäre doch sozusagen, da finge doch schon bei den Einzelnen das Potenzial an zur Befreiung, denn wenn sie das tun würden, was sie besonders gut könnten und das commonsmäßig austauschen, steht die Befreiung sozusagen schon vor der Tür. Also den allerersten Schritt würde ich noch mitgehen, nämlich zu sagen, ja, also es ist ein Ziel, gesellschaftliche Organisation, dass Leute das tun, was sie, na gut, auch was sie gut können, aber vor allem das, was sie gerne tun. So, oder ich würde es anders ausdrücken, die Menschen sollten Zweck der gesellschaftlichen Organisierung sein und nicht Mittel. So. Aber von da ab finde ich alles andere völlig kappes. Ich meine, man muss ja jetzt nicht von Halbleiterproduktion reden. Ich kenne auch Leute, die gut Brot backen können, ich gehöre nicht dazu. Ich kenne auch Leute, die gute Aufstriche machen, wobei meine beiden Kinder gehen in Alternativeinrichtungen. Ich musste schon verdammt viele alternative Aufstriche probieren und ich muss zugeben, ich möchte auf eine Nutella-Fabrik nicht verzichten, aber das ist jetzt ein Geschmacksurteil. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, ich kenne keinen, der zu Hause gerne und gut Kugellager herstellt. Ich rede jetzt nicht von Halbleitern, sondern ich rede einfach nur von Fahrradproduktion. Hallo? Also, das hat was mit Arbeitsteilung zu tun und mit Zentralisation. Als ich klein war, das war, ich gebe es ungern zu, aber es war in den 70ern, ich habe auf dem Dorf gelebt, war bei uns schräg gegenüber ein Bauernhof, da war der alte Bauer tatsächlich noch Schmied. Also, der hat jetzt nicht so Kunstschmied, sondern der hat so Hufeisen zum Kram gemacht. Also, es war selbst in den 1970er Jahren noch ein viel höheres Niveau von, oder höher kann man eigentlich nicht sagen, von Selbstversorgung. Und ich meine, man hat den Leuten kulturell noch die Bornierung angemerkt. Dass das in den Jahrzehnten komplett zerbröselt ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass diese Leute die Sachen nicht mehr konnten. Oder mein Vater hat eine Malerausbildung gemacht, die haben ihre Farben, Pigmente selbst zusammengemischt, kann heute keine Sau mehr. Ja, warum macht man das nicht mehr? Weil das extrem unproduktiv ist. Also das führt nämlich dazu, dass man dafür verdammt viel Zeit braucht und sich fragt, woher kriege ich jetzt die anderen Güter, die ich haben will, eine Playstation beispielsweise. Das heißt, wenn man sagt, dass man Sachen in lokalen Commons, und jetzt versuche ich nochmal diesen ersten Punkt zusammenzufassen, oder die erste der drei Einwände, es war auch der längste, wenn man sagt, man will das in kleinen Commons organisieren, müsste man A sagen, wie man das Niveau der technischen Reproduktion, die es im Moment gibt, wenigstens halbwegs erhalten will. Und es müsste eigentlich um eine Steigerung gehen, weil, wie gesagt, ich möchte die Leute in Afrika eigentlich auch noch mit mehr und besseren Gütern versorgt sehen. Und wie man tatsächlich Absprachen im Sinne einer gesellschaftlichen Reproduktion hinbekommt. Das ist, meine ich, die entscheidenden Fragen. Jetzt der zweite Einwand. Kann man denn die Zukunft? Jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt hat er wieder so ganz viele Beispiele aus der Industrie, Fahrrad und so weiter gebracht, aber IT-Technologie, da sind doch die Commons und Christian Siefels hat jetzt mal die Beispiele wieder genannt. Linux ist ja nicht nur so für Nerds, die, also früher war das mal so, die irgendwie Windows nicht mögen, sondern ist ja Basis von Android. So, und da hat er letztes Mal tatsächlich gesagt, ja, da sieht man doch mal, der Commons-Gedanke, der ist sozusagen schon Grundlage der fast der gesamten IT-Produktion. So, ich verrate jetzt kein Geheimwissen. Linux veröffentlicht jedes Jahr eine Statistik wäre die Hauptbeiträger, also diejenigen waren, die quantitativ am meisten zum Programm Weiterentwicklung, ist ja Open Source, beigetragen haben. Und rate mal, wer das war. Es war kein Kamm, es war Intel. Ein Konzern mit 100.000 Beschäftigten. Woraus ich erstmal schließe, die Gleichung, die letztes Mal so kurz kam, mehr Linux heißt mehr Commons, scheint mir irgendwo ein Haken dran zu sein. Und ich habe sogar eine These, warum Intel sowas macht. Die verdienen damit ja erstmal kein Geld. Ne? Die schreiben ja was sozusagen jeder weiterentwickeln und kopieren kann. Ich meine, dass die Funktion, die diese Open-Source-Software hat, etwa vergleichbar ist mit der Funktion, die Eisenbahnen im 19. Jahrhundert hatten. Das heißt, das ist sozusagen ein Gemeingut, was notwendig ist zur Reproduktion des Kapitals, was aber von diesem selbst bisher, oder auch eigentlich nach wie vor, nicht kapitalistisch lohnend hergestellt werden kann. Das Problem ist nun, also sozusagen das, was Marx den ideellen Gesamtkapitalisten nennt. Das Problem ist nun, es gibt keinen Staat, der auf dieser IT-Ebene weltweit das zur Verfügung stellen könnte, was die IT-Konzerne und auch die anderen, die sozusagen Industrie 4.0 und so weiter machen, was die brauchen, um ihr Geschäft produktiv fortzusetzen. Was macht man da? Naja, da scheinen die Profitraten so groß zu sein, dass so ein Konzern wie Intel dann tatsächlich sagen kann, naja, dann produzieren wir so ein Gemeingut eben kostenlos selbst. Also, wir können jedenfalls nicht darauf warten, dass die Bundesrepublik Deutschland uns das zur Verfügung stellt. Da warten wir bis ewig. So, das heißt, man kann in dieser Ausdehnung von Linux tatsächlich eine Veränderung der gesellschaftlichen Reproduktion sehen, nur eine ganz andere, als die Commons-Theorie meint. Ob das gut ist oder schlecht, ich finde Linux auch super. Also es ist nicht als Bewertung gemeint, sondern erstmal nur als Bewertung der These, Commons sein die Zukunft. Und auch sonst, das könnten wir wieder über die Aufstriche reden, aber nee, ich will den Teil eigentlich beenden. Ich glaube, es ist, worauf ich raus will, ist deutlich geworden, eigentlich dieser Linux ist das Standardbeispiel in den Veröffentlichungen der Commons-Theorie. Das war jetzt also nicht böswillig ausgesucht oder so. Insofern kann man es vielleicht auch dabei bewenden lassen. Wenn ihr mal Zeit und Langeweile habt, könntet ihr euch mal eine Geschichte der deutschen Genossenschaftsbewegung durchlesen. Sowas gab es nämlich tatsächlich schon mal. Der Gedanke, man könne sich sozusagen im Markt mit Kollektiven so verorten, dass man sozusagen erfolgreicher ist als das Kapital und gleichzeitig sozialer. Und okay, also meinem Gefühl nach ist der Sozialismus bisher noch nicht da, aber es gibt zum Beispiel eine Volksbank, bei der man ein Konto haben kann. Also nur so als Hinweis, in welche die Richtung das ging. Der letzte Punkt dieser drei kritischen Einwände ist die These, ich druck mir meine Fabrik. Jeremy Rifkin ist wahrscheinlich eher dem Ostrom-Flügel zuzuordnen, steht vielleicht noch ein bisschen quer dazu, aber das ist, der hat, glaube ich, am meisten dazu geschrieben. Zu der These, irgendwann hat sich das mit dem Kapitalismus rein technisch erledigt. Warum? Naja, weil es in absehbarer Zeit gar keine Fabriken mehr gibt. Und zwar deshalb, weil dann jeder einen 3D-Drucker bei sich zu Hause stehen hat und sich die Sachen, die er braucht, die er dann sozusagen peer-to-peer, also Commons-mäßig zur Verfügung gestellt kriegt, einfach ausdruckt. Auch ein Beispiel der Commons-Theorie, Open Science, Baupläne für Mikroskop, und das kann jeder nachbauen, der ist und so. Eine Variante, wie ich sie hier von Stefan Mehret zum Beispiel kenne, ist die zu sagen, naja gut, technisch ist das vielleicht nicht ganz so einfach, aber wenn man noch ein ökonomisches Argument hinzunimmt, dann haut es doch hin, nämlich die Krise, in der sich das Kapital augenscheinlich befindet. Sagt Mehret, naja, je mehr oder je weniger das Kapital in der Lage ist, eine gesellschaftliche Einheit herzustellen, der krasseste Fall wäre natürlich ein Failed State sozusagen, umso mehr werden Commons notwendig fürs System, um überhaupt sowas wie Reproduktion sicherzustellen. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann schlägt sozusagen unsere Stunde, weil wir dann nicht mehr zusehen müssen, wie sozusagen das Kapital unsere Commons-Austauschprozesse torpediert und und. Ich finde beide Varianten falsch. Also ich finde zu Rifkin, vielleicht zwei, zwei Anmerkungen. Erstens, was überhaupt in der ganzen Kammerstheorie ja nie vorkommt, dazu sage ich dann gleich nochmal was, sind Eigentumsfragen. Und dementsprechend kommt auch bei Rifkin zwar der 3D-Drucker vor, aber nicht so recht, in welchem Haus der eigentlich steht. Auch die Frage, auf welchem Gelände denn die Rohstoffe angebaut werden, die man ja schon noch braucht, wenn man irgendwas auf dem 3D-Drucker ausdrucken will, nichts dazu. Und dementsprechend auch nicht zu der Frage, ob man die vielleicht denen sie heute gehören, wegnehmen muss. Und das wäre das, was ich vertreten würde. Aber gut, wenn man sowas vertritt, kriegt man natürlich auch keinen Wirtschaftsnobelpreis. Zu der Meretssache, vielleicht noch die zweite Sache, doch, das will ich auch noch loswerden. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass unter Linksradikalen so viele Sozialwissenschaftsstudenten sind. Das tut der radikalen Linken nicht gut, sage ich mal, als jemand, der selbst mal einer war. Und dass dann die Vorstellung da ist, sowas wie materielle Produktion gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil man selbst damit noch nicht in Kontakt gekommen ist. Man muss ja schon sagen, also die Anzahl von Wanderarbeitern in China beispielsweise, die ist in den letzten 20 Jahren größer geworden und nicht kleiner. Und ich muss mir dann schon irgendwie entscheiden, mache ich ein Konzept der Befreiung, das irgendwie an der Lebenswelt dieser Menschen anknüpft, oder sage ich, ich warte mal, bis wann auch immer, bis sich diese Deppen aus der materiellen Produktion selbst abgeschafft haben, die haben mir sowieso nie so genau zugehört, und mache dann gleich sozusagen ein Befreiungskonzept für, weiß ich nicht was, 4.0, 5.0, keine Ahnung. Ist mir zumindest sozusagen, was die Stoßrichtung angeht, und vielleicht auch, ich bin wahrscheinlich einer der Ältesten hier im Raum, vielleicht liegt es einfach nur, dass ich die Befürchtung habe, dass ich es dann nicht mehr erleben werde. Ich gebe ja zu, dass die Hoffnung auf die Subjektivität der Unterdrückten auch nicht so mega realistisch ist, aber ich glaube, die ist realistischer, als wirklich darauf zu hoffen, dass allein durch so einen technischen Prozess sich Fabrikwesen in einer absehbaren Zeit komplett abschaffen wird. Und wie gesagt, die Eigentumsfrage kommt noch dazu. Jetzt zu der Mehrheitsvariante. Nee, nicht nur technisch, aber wenn man das Ökonomische noch mit dazu nimmt. Ich glaube, das ist wieder ein Punkt, wo man die krasse Unterschätzung gesellschaftlicher Prozesse in der Commons-Theorie beobachten kann. Ja, ich glaube schon, dass es eine Krise gibt im Kapitalverhältnis. Ich wage keine Prognose, wie die ausgehen wird. Also bisher waren Kriege zum Beispiel immer noch in der Lage, da wieder einiges in der Profitrate zu drehen. So. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass Krise erstmal etwas ist, was Leuten in materieller und in psychisch-ideologischer Hinsicht den Boden unter Füßen wegzieht. Erstmal ist das so, was weiß ich, wenn Westafrika mit billigen Landwirtschaftsexporten aus der EU geflutet wird, dass da Landwirtschaften zerstört werden, Leuten die Existenzgrundlage genommen wird und es ihnen dann erstmal nicht hilft, dass man gleichzeitig Callcenter-Agents in Ungarn sucht oder so. So, was ihnen aber auch nicht hilft, ist meiner Einschätzung nach, zu sagen, naja, aber die könnten doch da wieder Landwirtschaftskommons machen. Und einfach so, nee, denn die Leute da haben ja nichts zu beißen. Die kaufen ja nicht den subventionierten EU-Schrott, weil sie das so gerne tun oder so, sondern weil der so billig ist. Und man müsste man sich schon die Austauschbeziehungen angucken und sagen, okay, entweder ich gehe zurück zu einer Subsistenzlandwirtschaft, wie ich die irgendwann vielleicht da auch mal hatte, müsste mal gucken, ob das materiell überhaupt möglich ist, oder ich bin wieder bei der Frage, bei der ich eben war, naja, wie soll denn auf einem technisch avancierten Niveau, wo die Leute auch da natürlich Smartphones haben wollen und, wie sollen denn da die Austauschprozesse ablaufen? Und auch was jetzt die Zentren angeht, ob das USA ist, ob das Europa angeht, habe ich im Moment das Gefühl, dass Krise erstmal die Bedrohung von, ja, wie soll ich sagen, Protofaschismus schafft, aber nicht die... Also sozusagen mir nicht die Möglichkeit zu geben scheint, ruhig, schrittweise industrielle, kapitalistische Austauschbeziehungen durch Commons-Beziehungen zu ersetzen. Also das Potenzial der Krise sehe ich nicht. So, Zusammenfassung dieser drei kritischen Einwände. Oder was ist das Gemeinsame? Ich glaube, was man sehen kann, ist bei der Commons-Theorie eine extreme Unterschätzung von ökonomischer Komplexität oder von dem, was eigentlich das Gesellschaftliche von Ökonomie ausmacht, und eine Unterschätzung des Politischen, ich würde fast sagen, eine Verweigerung gegenüber dem Politischen. Das war das, was ich eben auch meinte, wenn man Sifis dann anspricht, hat er gar kein, der sagt ja nichts Schlimmes, er will ja keine Diktatur oder irgendwie sowas, sondern der sagt ja, ach doch, finde ich auch gut, aber es ist ihm scheißegal. Was man auch daran merkt, dass in den Schriften der Commons-Theorie soziale und politische Kämpfe so gut wie gar nicht vorkommen. Also Kämpfe gegen das EU-Grenzregime, Kämpfen gegen faschistische Gruppierungen. Sief ist ja letztes Mal, ich glaube, du hattest, jetzt guckst du gerade nicht hoch, die Frage gestellt, Kämpfe der Arbeiterbewegung, wie ist denn das mit Lohnkämpfen und so weiter? Ganz starke Opposition dagegen, oder können die eigentlich nichts mit anfangen? Und das führt dazu, dass man zwar in Veröffentlichungen der Commons-Theorie noch bei den patriarchalsten Commons in der dritten Welt eine lobende Erwähnung findet, dass da endlich mal nicht nach Marktgesichtspunkten getauscht wird, dass aber sowas wie besetzte Fabriken in Südamerika oder Südeuropa einfach nicht vorkommt. Meine These wäre, dass das einfach daran liegt, also entweder, weil es dabei um große Industrie geht und diese Verknüpfung von Ressource und Kollektiv da vielleicht gar nicht so eng ist, da eignen sich Leute mal eine Fabrik an, aber ob das sozusagen diese Commons-Bindung ist, wie ich finde, dass die in der Commons-Theorie immer so durchscheint, wie man die sozusagen fast schon Bindung an die Scholle bei Landwirtschaftscommons, dass man die da so nicht hat. Noch krasser wäre das, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, in Brasilien sind im Moment 1000 Schulen und Universitäten besetzt, weil die Leute, also entweder weil die ihnen die Häuser über den Kopf zusammenbrechen, weil es keine Lehrer gibt, weil die Schüler und Studenten Schiss haben, dass sie nicht ausgebildet werden, dann hinterher noch geringere Chancen haben als sowieso und. Kein Wort dazu bei der Commons-Theorie, wo man auch sagen sollte, Mensch, da setzen sich Kollektive zusammen, versuchen selbst was zu organisieren. Das müsste doch eigentlich, Mensch, da ist doch mal ein Feld. Aber ich vermute, dass die viel zu wenig diesem Begriff des Commons entsprechen. Denn ich weiß gar nicht, ob die wirklich das Gefühl haben, sie wollen da irgendwelche Ressourcen nutzen. Wenn man jetzt Ostrom wäre, würde man sagen, am besten auch nachhaltig. Wie lange ist man in so einer weiterbildenden Schule? Vielleicht nur 3 Jahre. So eng ist die Bindung ja gar nicht. Sondern wenn, dann würde das eher dem Begriff des Rats, der Räte entsprechen. Das ist aber eine politische Frage und nicht eine der nachhaltigen Ressourcenverwaltung. Und sofort fällt das raus aus dem Fokus der Commons-Theorie. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt komme ich nämlich zum dritten Punkt, zum Positiven. Also mir gefällt an der Commons-Theorie trotz allem oder auch wieder dreierlei. Zum einen doch diese Betonung der Dezentralität. Ich habe daran Kritik, wie gesagt, und ich glaube, da hat man sozusagen dann ein Problem am Hacken. Aber ich würde trotzdem als Anspruch daran festhalten, wenn man als Gegenmodell mal die realsozialistische Ökonomie nimmt, wo ja die Leute sozusagen Angestellte des Staates waren oder Angestellte der Partei, da wird einem klar, das kann es irgendwie nicht sein. Denn das bedeutet Herrschaft eben des Staates oder der Partei über die fundamentalsten Lebensbedingungen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass schon auf der Informationsebene Herrschaft eigentlich anfängt, hatte dann eben auch die Entsprechung, dass die Leute in den einzelnen Kollektiven nur sehr begrenzt überhaupt beurteilen konnten, wie produktiv, was immer das dann hieß im Realsozialismus, eigentlich bestimmte Produktionszweige sind. Ich glaube tatsächlich, dass die Commons-Theorie da einen richtigen Ansatz hat zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Womit sich aber umgekehrt, und da hört dann sozusagen meine Zustimmung auch schon wieder auf, die Frage anschließt, wie man die denn sinnvoll koordiniert. Und da gibt die Commons-Theorie, glaube ich, nicht so viele weiterführende Antworten. Zweitens, es gibt da, ich habe jetzt keine Zitate vorgelesen, aber schöne Stellen, gerade von Siefkes, wo er sagt, oh nee, diskutieren, also erstens habe ich dazu überhaupt keine Lust, also irgendwelche Entscheidungen herbeizudiskutieren, also deshalb die Termite, ne? Also deshalb sozusagen, nee, ich will durch den Gang gehen und einen Marker finden, aber nicht dauernd mit irgendwelchen Zecken diskutieren, was ich irgendwo nachvollziehen kann, aber das ist eine andere Frage. Und er sagt, naja, Konsens ist ja, er sagt zum Beispiel, Basisdemokratie ist gar nichts wesentlich anderes als demokratischer Zentralismus bei den Realsozialisten. Denn da steht ja am Ende dann auch eine Kollektiventscheidung und die Leute müssen Kompromiss zustimmen, dann machen die das vielleicht nur, weil sie müde sind oder weil sie denken, ja doch, wir müssen ja irgendwie weiterkommen und so. Das heißt, er hat da einen ganz starken Widerwillen gegen. Und da muss ich sagen, da hat er in gewisser Weise recht. Also am einfachsten ist noch zu sagen, also es gibt ja manchmal in der radikalen Linken so die Position, naja, in einer befreiten Gesellschaft, da diskutiert man alle Fragen, die einen betreffen, mit. Kann man sagen, nee, das wäre ein bisschen viele. Also das ist nicht nur eine Frage, also ich hätte da schon keinen Bock zu, aber es ist auch sozusagen nicht möglich, sozusagen von globaler Ebene, Klimaerwärmung, bis zur Frage, muss jetzt der Hausflur doch mal gefegt werden, das in individuellen Diskussionsprozessen zu führen, scheint mir völlig absurd zu sein. Also auch da finde ich diesen Vorbehalt, den Siefkes hat, anders als viele Linksradikale, finde ich richtig. Aber ich glaube auch da wiederum, dass die Antworten nicht so weiterführen. Also ich habe auch gegen Stigmergie nicht unbedingt was. Ich glaube nur, dass der Kammerstheorie das Bewusstsein fehlt, dass die Bereiche sehr begrenzt sind, in denen die sinnvoll einzusetzen ist. Also ich finde, überall, wo es möglich ist, sollte man das tun. Also freie Zuordnung, was kann es Schöneres geben? Wobei es schon spannend ist, dass sozusagen die Ostrom-Leute immer so, naja, Waldbauern, Dörfer in den Karpaten, so, also wo ich so richtig, da hört man das Kaminfeuer prasseln und also ich kriege da immer ein bisschen Angst, das liegt vielleicht in meiner Familiengeschichte, aber also wo es sozusagen so ein ganz enges Kollektiv ist, die sich alle kennen und vielleicht nie ihr Dorf verlassen. Und die Commons, die dann Siefkes nimmt, sind dann sozusagen eigentlich gar keine Commons, sondern ist der Einzelne vor seinem Rechner. Also eine auch sozusagen grausige, ich würde sagen Dystopie, wenn das sozusagen die Form von Kollektivität ist. Irgendwo dazwischen müsste es ja sein. Aber ich denke, dass er den Finger in die Wunde legt, von dem wir diskutieren alles aus. Aber die einzig mögliche Antwort wäre meiner Einschätzung nach, ja, man muss sowas wie Delegation machen. Imperatives Mandat, Ämterrotation. Und das ist nichts Tolles. Also weil sozusagen, sobald man sich dann um die Kompetenzen oder um die Kompetenzverteilung von zentralen Gremien und lokalen Gremien und so weiter kümmert, da gibt es an allen möglichen Enden Gefahren von Macht, von Herrschaft, wo man eigentlich die radikale Linke jetzt beschäftigen müsste, sich zu fragen, wie geht man damit um? Aber es wäre, glaube ich, besser, als so zu tun, als gäbe es das nicht. Und was ich auch noch richtig finde, anders als einige meiner geschätzten Genossen, diese starke Gebrauchswertorientierung in der Commons-Theorie. In der ersten Veranstaltung hier dieser Reihe, ich weiß nicht, wer von euch da war, ging es ja darum, Rätekommunisten Holland, an denen ich viel richtig finde. Nur die Frage, muss man eine Arbeitszeitrechnung veranstalten, um eine Planwirtschaft auf die Reihe zu bekommen? Da leuchtet mir, ich will es jetzt gar nicht so lange ausführen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, mir leuchtet einfach das Argument nicht ein. A, ich glaube nicht, dass es geht. Also ich weiß, man hat, wenn man sowas sagt, man macht so Arbeitszeitchecks und so weiter im Sozialismus erstmal, bis dann irgendwann die Massen so weit sind, dass sie nach ihren Bedürfnissen. Kann man sich auf Marx berufen, ich kenne die Stellen. Ich glaube nicht, dass es geht, weil, sagen wir ein paar Stichworte, Reduktion komplizierter auf einfache Arbeit, Reduktion intensiver auf nicht so intensive Arbeit. Da jetzt wirklich mit der Stoppuhr Stunden zählen zu wollen, bitte, wie soll das denn gehen? Dann, ich meine, die haben es ja in der DDR probiert. Im Kapitalismus kommt Wert einfach daraus, naja, dass der sich nochmal auf dem Markt realisiert. Die wussten bis zum Schluss in der DDR nicht, ob eine Arbeitsmenge, die da jemand geleistet hat, ob die gesellschaftlich notwendig war, was ja für einen Wert eigentlich Voraussetzung wäre, oder ob die nicht notwendig war, weil alle Zwischenprodukte subventioniert wurden. Also man holt sich, aber warum die trotzdem, das wäre auch eine These, die ich hätte, warum die trotzdem in Werten gerechnet haben, das war ja alles ausgedacht mit vorgegebenen Preisen und so, das hatte mit Preisen, Werten im Kapitalismus, würde ich sagen, kaum was zu tun, höchstens über den Weltmarkt. Warum die es gemacht haben, ist, es ist eine super Herrschaftstechnik. Und da komme ich wieder zum gleichen Problem, wie ich es jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Nur diesmal würde ich die Commons-Theorie in Schutz nehmen und die Wertrechner sozusagen kritisieren. Ja, wenn es so um Verteilung geht und ich sagen kann, ich würde dir ja mehr geben, aber dein Arbeitscheckkonto gibt gerade nicht mehr her, dann spare ich mir vielleicht einiges an unangenehmen Diskussionen. Insofern hat es als Herrschaftstechnik einen Sinn, solche Rechnungen zu machen. Aber sonst, glaube ich, holt man sich theoretisch riesige Probleme an Hacken und praktisch löst man keine, denn es geht ja stofflich um die Frage, wie kann ich allen ihr Bedürfnis befriedigen? Entweder ich habe genug oder ich habe nicht genug, dann müssen Leute Abstriche machen. So. Also ich meine, da würde eine Gebrauchswertverteilung und meinetwegen auf IT-Basis eine Erhebung von Gebrauchswertbedürfnissen komplett ausreichen. Alles andere halte ich für Quatsch. Perspektive. Habe ich nicht. Nein, zwei Sachen kann ich dazu sagen. Zum einen, und da gibt es vielleicht auch Widerspruch, hoffe ich, dann können wir noch darüber diskutieren. Ich glaube, man kann überhaupt keine nachrevolutionäre Ökonomie irgendwie am Reißbrett entwickeln. Vielleicht schließe ich da vorschnell von mir auf andere. Ich glaube, es geht nicht. Sondern ich meine, dass der Beginn einer befreiten Ökonomie schlicht darin bestehen sollte, dass alle so weiterarbeiten wie vorher. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, dass der Ausgangspunkt einer befreiten Ökonomie tatsächlich die stofflichen, wie gesagt, die Wertseite würde ich sofort wegschmeißen, die stofflichen und die Geldseite, die stofflichen Austauschbeziehungen, die man vorfindet, sein müssten. Und ich meine, gut, ich arbeite jetzt in einem Verlag, ist jetzt nicht gerade eine Koltanmine, aber ich bin relativ sicher, wenn man, selbst wenn man diese durch den Kapitalismus verformten Arbeitsprozesse, wo wenig schön dran ist, wo man sagen muss, klar, muss unser Ziel sein, die zu verändern, die zu humanisieren, selbst wenn man am Tag nach der Revolution sagen würde, erstmal machen wir so weiter, nur dass das Ganze nicht mehr einem Kapitalisten gehört und dass wir unsere Chefs in Anführungszeichen wählen, da wäre aber nach spätestens dem zweiten Tag der Arbeitsprozess sowas von anders, man glaubt es gar nicht. Wenn die Leute keinen Schiss mehr haben, ihren Job zu verlieren, wenn die Leute keinen Schiss mehr haben, nichts mehr zu fressen zu haben und ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Und ich glaube, dass das ein Schritt wäre, der wäre so groß, zum Positiven hin, dass dann für alles Weitere, also für Veränderungen, stoffliche Austauschbeziehungen, schon nochmal Platz wäre. Und eine Voraussetzung dafür wäre aber, dass genau diese gesellschaftliche, diese Entscheidungsebene, dass es dafür schon Modelle gibt. Und ich habe das sozusagen, dass die Immunität der Commons-Theorie gegenüber sozialen und politischen Kämpfen nicht nur erwähnt, weil ich es irgendwie blöd oder böse finde, sondern weil ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, im politischen Bereich, das Übungsfeld ist, um solche Entscheidungsmechanismen zu lernen, zu trainieren, zu entwickeln. Ich meine jetzt nicht nur den politischen Bereich, sondern ich beziehe da ökonomische Kämpfe durchaus mit ein, wobei ich ja Siefkes recht geben würde, ein Lohnkampf ist immer sozusagen notwendig, beheimatet innerhalb des Horizonts der bürgerlichen Gesellschaft, nur wenn man es schafft, Lohnkämpfe zu vernetzen, mit einer politischen Ebene zu verbinden, und das ist schwer, ich habe da auch kein Konzept, wie das von heute auf morgen gehen würde, und viele Genossen von mir sind da nochmal sehr viel aktiver oder sehr viel näher dran. Wenn das gelänge, dann hätten sozusagen selbst die Kämpfe, die sich innerhalb des Horizonts der bürgerlichen Gesellschaft bewegen, ein transzendierendes, ein überschreitendes Potenzial, meiner Einschätzung nach. Das würde aber, und damit komme ich schon fast zum pastoralen Schlusswort, das würde aber bedeuten, dass man diese Kämpfe, oder kann man dann meinetwegen Commons noch mit dazu nehmen, also die Commons-Vernetzung, die Siefkes letztes Mal erwähnt hat, dass man das Ganze auf, das, auf die Ebene tatsächlich einer Organisation hebt. Und ich bin tatsächlich, das sage ich mal als jemand, der jetzt seit kurzem erstmal nicht oder nicht mehr so richtig organisiert ist, bin der festen Überzeugung, dass jemand, der, und damit spreche ich alle von euch an, der nicht politisch organisiert ist, letztlich dem, was in Afrika passiert, was an den EU-Grenzen passiert, zustimmt. Praktisch zustimmt. Und der Hauptgrund, sich nicht zu organisieren, ist, dass einem Diskussionen ein bisschen auf den Sack gehen. Dass man schon so lange in der Uni gesessen hat und abends Kopfschmerzen kriegt, wenn es bis 11 geht. Wenn das so ist, ich meine das gar nicht, also ich will jetzt gar keinen hier die Moralkeule rausholen, wenn das ein ausreichender Grund ist, sich nicht zu organisieren, okay. Aber der faktische politische Effekt besteht genau in dem, was ich gesagt habe. Und deshalb, also wenn, ich bin heute von jemandem von Radio Korax gefragt worden, ja, wo sind denn Keimformen? Naja, ich würde sagen, wenn überhaupt, dann ist die Keimform, ich mag das Wort nicht so, wie klingt mir das so unrein, dann ist die Keimform genau in dieser Verknüpfung von ökonomischer, sozialer und politischer Ebene zu suchen, und zwar sozusagen jetzt. Ja. Vielen Dank. Bevor wir die Diskussionsrunde starten, würde ich erstmal fragen, ob es Verständnisfragen gibt. okay, sieht nicht so aus, dann würde ich in die Diskussionsrunde und zu den inhaltlichen Fragen übergehen wollen. Direkt von vorne. Ich sehe die Kritik schon auch, also jetzt bezogen auf unseren Vortrag. Achso, ja klar. Es gab eine Kritik in unserem ersten Vortrag, das ist halt sozusagen auf Arbeitszeitrechnung beruht. Und genau, ich wollte halt nur sagen oder halt fragen, achso, scheiße, das ist ja Verständnisfragen, ne? Es gab keine, es ist ach so, jetzt, genau, nee, okay. Das ist richtig, bei den Inhaltsfragen. Okay, genau. Genau, das ist halt, also ich glaube, was halt bei denen interessant ist, bei den Richtungen ist, dass sie halt eben genau eine Lösung suchen für das Problem, wie schafft man es halt lokal Autonomien zu haben, wie schafft man es, dass sozusagen Leute, die ihre Produktionsstätten selber verwalten, es trotzdem aber eine Reflexion auf die Gesellschaftlichkeit, also auf das Allgemeine gibt, der Produktion, ohne dass dieses Allgemeine, wie auch immer sie sich dann in welcher Institution sie sich halt verwirklicht, innerhalb irgendwie irgendeiner Behörde oder so, ohne dass sie halt herrschaftlich sozusagen diese lokalen Autonomien halt untergräbt oder unterwirft. Und ich glaube, das ist halt das Interessante, gerade bei den Rittekommunisten, dass sie halt dieses Allgemeine verwirklicht sehen in eben halt dieser Arbeitszeitrechnung, wo halt sozusagen einfach sie sich halt darstellt in einer Buchhaltung, wo halt die gesamte Ökonomie halt einsehbar ist, aber halt nicht verwaltet und geleitet wird. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger. Also, oder wenn du das kritisierst, die Arbeitszeitrechnung, lasse ich mich gerne darauf auf, aber dann würde ich auch darauf ein, aber da würde ich gerne die Frage stellen, was würdest du als Konzept sehen, also wie könnte man diesen Widerspruch, lokale Autonomie, notwendige zentrale Momente, wie würdest du dem entgegenstehen wollen? Gibt es noch Fragen oder Beiträge, die sich jetzt zu dieser Frage anschließen oder thematisch dahin passen? Gut, dann antworte ich darauf nochmal. Also vielleicht zwei Sachen. Fange ich mal wieder mit dem Negativen an. Ich glaube, dass man für so eine Arbeitszeitrechnung Informationen braucht, die sehr umfassend sind. Also weil es ja nicht darum geht, man zählt seine individuelle Arbeitszeit, sondern man muss dann ja irgendwie, sagte ich eben schon, eine Vorstellung davon haben, was ist eine gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, was ist der avancierte Stand der Technologie, ist man da eigentlich drauf und so weiter. Also ich glaube, man braucht viel Information auf der Gebrauchswertseite. Und das ist jetzt, ist natürlich eine fiese Frage, was für ein Lösungsmodell hätte ich denn für die Vermittlung von Lokalem und Allgemeinem. Bleibt notwendig abstrakt, aber ich würde sagen, wenn man diese Informationen hätte, die einem eine sinnvolle Arbeitszeitrechnung ermöglichen würden, dann könnte man das auch auf Gebrauchswertseite machen. Also tatsächlich ein Bewusstsein davon schaffen, wie viele Leute gibt es denn, ich sage jetzt mal ein bisschen ironisch, auf der Welt, die Brotaufstriche herstellen. Wie viele Leute gibt es denn, die sowas haben wollen? Mittlerweile, und normalerweise vertrete ich immer sehr stark, nee, ich glaube auch, dass in 20er Jahren schon Kommunismus möglich war, hätte es ihn denn weltweit gegeben. Von daher glaube ich nicht, dass die Informationstechnologie den erst ermöglicht. Aber da würde ich tatsächlich mal sagen, sowas, also tatsächlich bis in die lokalen Ebenen ein Bewusstsein davon zu schaffen, wie groß ist eigentlich der Produktionspool, da würde ich mittlerweile sagen, dass das auch auf Gebrauchswertebene mir möglich zu sein scheint. Aber ich gebe zu, das ist erstmal nur eine abstrakte Vermutung und ich glaube eben nicht, dass die Arbeitszeitrechnung wirklich widerspruchsarm genug funktioniert, als dass sie einem viel weiterhelfen würde, was so eben das, was sozusagen das Bewusstsein der Gesamtheit angeht. Das andere, was ich noch sagen wollte, das habe ich eben auch vergessen im Vortrag, ich finde das, was die Rätekommunisten machen, sonst super und gerade was die politische oder gemacht haben, auch was die politische Ebene angeht. Es ist ja auch so, wenn ihr euch fragt, was euch so einfach nur im Alltag an Fragen begegnet, die irgendwie sozial entschieden werden müssten, wird ja schon deutlich, dass man selbst nicht nur Teil eines Commons ist oder so, sondern dass sozusagen von verkehrspolitischen, eher wohnortbezogenen Fragen bis hin zu welchen, die eher auf die Arbeitswelt bezogen sind, es da ein ganz breites Spektrum gibt. Und zum Beispiel mit solchen Fragen, auch Leute wie Korsch oder so haben sich damit befasst, wie kann ich denn eigentlich so überlagernde Räte, die einerseits miteinander zu tun haben, die aber nach unterschiedlichen Prinzipien organisiert sind, wie kann ich die eigentlich vereinbaren, finde ich, also solche Richtungen finde ich ganz wichtig. Man müsste ja auch, müsste man nicht auch Konsumentenräte zum Beispiel haben, wieso geht es eigentlich nur nach der Produzentenseite, kann ja eigentlich nicht sein und solche Geschichten. Meine Kritik bezog sich wirklich nur auf das Wertrechnen, sonst finde ich das sehr lesenswert. Oder auch das, was ihr im Vortrag sonst vorgetragen habt, fand ich sehr nachvollziehenswert. Weitere Fragen? Ja? Ja, meine Frage ist vor allen Dingen, warum du als einzigen, also als den Strang, der quasi gesellschaftliche Veränderung fordert, da als einziges praktisches Beispiel quasi Wikipedia genommen hast. Also zumindest, wenn man vom Begriff Commons ausgeht und vielleicht nicht von den Diskussionen Keimform, im Sinne von allgemein Gemeingut, ist, finde ich, zählt halt sowas wie besetzte Fabrik in Argentinien genauso dazu, die auch noch im Kapitalismus halt irgendwie produziert und wo trotzdem irgendwas an Arbeiterinnen selbst verwaltet worden wurde, genauso wie verschiedene Landwirtschaftsbetriebe, die halt jetzt irgendwie kollektiv organisiert werden, die oder halt irgendwie auch sowas, was der vom letzten Mal erwähnt hat, wie das Mieter-Syndikat. Also das ist ja was, was er selbst auch erwähnt hat. Und das sind Beispiele, die du gar nicht diskutiert hast und die quasi die Kritik, die du an sowas wie Wikipedia-Kommunismus formulierst, ein bisschen schwieriger gestalten, finde ich. Weitere Fragen oder Beiträge zu dieser Frage? Ich glaube, also gut. Womit fange ich an? Vielleicht mit den besetzten Fabriken. Vielleicht war ich da ein bisschen undeutlich. Nee, ich finde das unwahrscheinlich interessant. Aber ich glaube, die Commons-Theorie findet das nicht interessant. Und darum ging es mir jetzt erstmal. Und zwar, weil... Also ich finde es insofern interessant, als dass, so wie ich das wahrnehme, also es ist ja nicht nur Südamerika, sondern Diomé oder was weiß ich, was man da nehmen kann, diese Kollektive, die sich da Fabriken aneignen, oft aus einer ganz akuten Notsituation raus, gar nicht nur Commons sind in dem Sinne, wie das, also auch wie Siefkes das letzte Mal so vorgetragen hat, in der Hoffnung, dass allein dadurch, dass die einen bestimmten Bereich aus dem Markt rausnehmen und sich selbst nicht mehr auf den Markt beziehen, allein dadurch sie schon sozusagen ja, keine Form der gesellschaftlichen Veränderung sind, sondern die stehen natürlich in ganz knallharten politischen Auseinandersetzungen und nehmen sich wahr als Teil einer gesellschaftsübergreifenden politischen Kraft. Das ist genau das, was ich will. Ich habe nichts gegen Commons insofern, als dass ich was gegen Kollektive hätte, die ihre Ressourcen gemeinwirtschaftlich nutzen. So, ich würde eben nur sagen, A, dazu brauchst du eine politische Ebene. B, ich würde nicht versuchen wollen, sozusagen die kapitalistische Warenproduktion durch eine Güterkonkurrenz nach und nach zu verdrängen, sondern ich glaube in der Tat, dass man irgendwann, wenn wir ausreichend viele sind, die Eigentumsfrage stellen sollte. Auch da, glaube ich, hat man den Boden der Commons-Theorie verlassen, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das gegen gemeinschaftlichen Besitz von Produktionsmitteln spricht. Ganz im Gegenteil. Beim Mietshäuser-Syndikat, ich finde, das ist eine kluge Sache, aber da ist mir sozusagen der transzendierende Aspekt zu klein, ehrlich gesagt. Also ich hatte damit nur mal zu tun, als ich auch mal in einer Postprojektgruppe war und ich habe, also so wie ich das erlebt habe, geht es da ja doch durchaus um einen auch privatrechtlichen Ausschluss anderer von der Nutzung. Also sozusagen das Einzige, was da von diesem überschreitenden Commons-Gedanken bliebe, wäre, ja, ein Teil des Hausbestandes ist dem Häuser-, Grundstücks- und Wohnungsmarkt entzogen. So. Aber das wäre mir zu wenig, ehrlich gesagt. Oder ich hätte wahrscheinlich die Befürchtung, dass wenn man das als Motor der Befreiung nehmen wollte, dass ich dann zu lange warten müsste. Mal abgesehen davon, und vielleicht ein Punkt noch, den ich auch im Vortrag vergessen habe, was mir auch wichtig wäre in einer befreiten Gesellschaft, wäre doch, dass man gar nicht so sehr an sein Commons gebunden ist. Also ich meine, das, was Marx auch so ein bisschen ironisch gesagt hat irgendwo, ich komme da auch das Zitat nicht wörtlich, aber morgens Fischer, abends, was war es? Naja, genau. Mal die Ironie abgezogen, das ist ja schon ein Ziel, das man haben kann. Also weil das irgendwas mit umfassender Entfaltung der Persönlichkeit zu tun hat. Das heißt, ich stelle mir eine befreite Gesellschaft so vor, dass Leute nicht in Commons sind, sondern dass, und ich meine, es gibt kaum was Anstrengendes als Kleingruppen. Es stimmt ja einfach nicht, dass sozusagen, ja, wenn ich mit 20 Freunden 30 Jahre lang meinen Aufstrich mache, dass das sozusagen das Paradies ist. Und wenn ich in wechselnden Beziehungen relativ anonym irgendwas wuppe, dann ist das furchtbar. Nee, meine Erfahrung ist eher das Gegenteil. Das heißt, zur Befreiung müsste es ja gehören, dass Leute ihre Wohnorte, ihre Betätigungsfelder gerade wechseln. Das müsste gesellschaftlich organisiert werden. Und ich erlebe das Mietshäuser-Syndikat auch in diesem Sinne sehr da auf der Seite der Eigenschaft der Kampfstheorie, die ich nicht so teile, nämlich der Bindung der Leute an ihre Gemeingüter. Da war noch ganz lange schon eine Frage. Wen meinst du denn? Genau. Okay, dann würde ich sofort zu deiner Frage übergehen. Du hast vorhin etwas sehr interessantes zu sagen. Du meintest, verglichen Linux mit der Eisenbahn im 19. Jahrhundert. Was da so nebeneinander gestellt. Ich finde, das ist nochmal ein großer Unterschied, weil die Eisenbahn im 19. Jahrhundert, die wurde ja letztlich finanziert durch Steuern vom Staat, also wurde halt durchgeführt und war danach staatliches Eigentum. Es gab jemanden, der sich umgemut hat und dessen Eigentum das war. Deswegen konnte man das danach auch privatisieren. Bei Linux ist das ja nicht der Fall. Das kann man nicht privatisieren, weil es niemanden gibt, der da als Eigentum auftritt dafür. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Ich denke auch, dass da ein Potenzial drin steckt. Also nur ein Beispiel. Und dass da große Konzerne da auf dem Geld rein versenken, also die sind daran, dass Arbeit einfach Geld kostet und die muss irgendwo herkommen, die müssen leben, da von denen dann arbeiten. Das Interessante daran ist, die machen das freiwillig und unterscheiden sich, also die größten anderen Menschen, auch nicht so von anderen Leuten, die ja auch so bei Crowdfunding-Plattformen irgendwas spenden für irgendwelche Projekte. Ich denke, das ist schon eine andere Qualität, die Infrastruktur quasi einem Eigentümer, einem Gesamteigentümer der Gesellschaft gehört, wo die Gesellschaft selbst Eigentümer dieser Infrastruktur auftritt. Ich habe sicherlich die Commons-Theorie wahrscheinlich immer falsch verstanden, deswegen also, das ist das jetzt wahrscheinlich ein bisschen off-topic, aber ich denke, also wenn es irgendwo in, sag ich mal, ein transitorisches Potenzial gibt in dieser ganzen Bewegung, Open Source, Free Software und sowas und dann ist es genau das. Richtet sich dein Beitrag oder deine Frage dazu? Ja, ich würde gerade kurz darauf antworten und zwar nur weil es kein Eigentümer gibt, heißt es nicht, dass es nicht privatisiert werden kann. Also ich meine, wenn ich mir nur zum Beispiel noch zurückkomme, eine Akkumulation oder keine Ahnung, irgendein komischer Genweis, den Monsanto wieder ein bisschen manipuliert und sich patentieren lässt. Also natürlich kann man genauso irgendwelchen Linux-Quellcode hernehmen, da ein bisschen was dran rumbasteln und sich Patent draufgeben lassen. Nee, das kann man nicht. Naja, natürlich kann man das nicht. Also, du bist gewaltig, wie das ja. Ich glaube, das meint er auch. Es wird ja Linux ja auch zu privatwirtschaftlichen Zwecken genutzt und ja, entsprechend auch anders, also verändert. Also natürlich geht das. Ja, aber alles, was gemacht ist, gehört auch nicht nach Linux. Zu jeder Linux-Anwendung die Quellen. Fragen oder Meldungen, die das Zwiegespräch beenden wollen? Ist das jetzt eine neue Frage? Gibt es Fragen oder Beiträge zu dem vorigen Thema? Dann würde ich das in Anschluss direkt dazu annehmen. Wenn ja. Nicht, könnt ihr eure Diskussion auch noch zu Ende führen? Nee, also vielleicht, also die Frage war ja, was ist das, wie du gesagt hast, das transitorische Potenzial? Ne? Und das sehe ich in der Tat nicht. Also gut, wir müssen uns jetzt vielleicht nicht über die Eisenbahn 19. Jahrhundert streiten. Also mein Gedanke war, dass das Kapital diese Infrastruktur nutzen konnte und zwar für weniger Beteiligung, also geltlich jetzt, als die Entwicklung gekostet hat oder neben Straßen. So, und sozusagen der Ausbau der Verkehrswege Mitte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel keineswegs ein Indiz dafür war, dass sozusagen die Weltherrschaft des Kapitals eingeschränkt werden würde. Also da, nur insofern. Und genauso glaube ich nicht, dass die Ausweitung eines Common Source oder Open Source Bereiches irgendwie ein Indiz dafür ist, dass das Kapital weniger Einfluss auf die Form und auf den Inhalt von Austauschbeziehungen hätte. So, das, das würde ich tatsächlich analog setzen. Oder vielleicht, ich kann auch zurückfragen, also du hast eben gesagt, transitorisches Potenzial. Aber macht das einen Unterschied fürs transitorische Potenzial? Also inwiefern? Ja, also ich sag mal so, wenn so Gemeineigentum ein größerer Stellenwert in der Gesellschaft hat, dann bleibt fürs Privateigentum weniger übrig. So, frei beim Staat gesagt. Ich glaube, es ist keine fixe Menge. Insofern kann man da nicht von übrig bleiben sprechen, sondern das eine ist die Grundlage für das schnellere Wachstum des anderen, würde ich eher sagen. Lass mal noch andere ran. Ja, genau, du hattest eine Frage. Ich will jetzt das Thema wechseln. Ja, ja, genau, jetzt kannst du das machen. Was noch gar nicht angesprochen wurde, hatte ich so den Eindruck, und das ist auch so ein bisschen eine Stichelei nach da vorne mit den Arbeitszeitvorstellungen, also dass man ja damit so, würde ich das sehen, den Wert durch die Hintertür wieder einführt in eine postkapitalistische Produktion. Und dann eben bestimmte Dinge gar nicht aufgehen, wie zum Beispiel das, was heute die individuelle Reproduktion ist. Es geht ja in der freien Gesellschaft vor allem auch um die Aufhebung dieser Trennung zwischen gesellschaftlicher Produktionssphäre, also das, was in Fabriken läuft, und der individuellen Reproduktionssphäre. Das wäre einerseits so ein, auch so ein Argument, diese Arbeitszeitvorstellung ganz kurz zu weisen, meiner Meinung nach. Andererseits auch von dieser Commons-Theorie, von der du, wenn man ehrlich will, gar nichts übrig gelassen hast, die auch dieses Problem, was heute an den Familien organisiert wird, überhaupt nicht angehen kann. Was du machst, du dann das war jetzt ein Statement, keine Frage. Weitere Statements, Fragen, Beiträge zu dem Thema? Ein Statement von dir? Nö. Okay. Du hattest auch eine Frage, oder? Hier hat sich irgendjemand gemeldet und ich habe irgendwie. Okay. Also, ja, ich hätte nochmal eine Frage. Und zwar, für mich ist die Commons-Theorie so jetzt auch nicht so richtig ein gutes Zukunftsmodell, aber ich hätte vielleicht eine andere Sache, und zwar. Wir leben ja irgendwie in einer Gesellschaft, hier vor allem in Westeuropa und auch in den USA und so weiter, wo Kommunismus und Reden über Kommunismus oft abgetan wird als völlig utopisch und überhaupt kein Verständnis dafür, dass es irgendwie funktionieren könnte in weiten Teilen der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt diese Commons innerhalb dieser kapitalistischen Gesellschaft haben, könnte das meiner Meinung nach, also nicht mit der Theorie, aber diese Projekte an sich, für breite Teile der Bevölkerung sozusagen ein Beispiel schaffen, wo Umverteilung oder nicht mal, also wo genau diese Idee funktioniert und wo sozusagen ein anderes Leben teilweise vorgelebt wird und man sozusagen ein Grundverständnis für gewisse Fragen, die man dann für die weitere politische Auseinandersetzung gebrauchen kann, schafft. Weil ich bin der Meinung, dass bei vielen Leuten, die man sozusagen auch in der Revolution mit ins Boot holen müsste, schon allein dieses Grundding überhaupt nicht da ist, dass man überhaupt darüber nachdenkt, irgendwie eine Alternative zu schaffen. Also es ist so gegeben, von wegen, wir leben jetzt in dieser kapitalistischen Gesellschaft, wir können das erst nicht ändern oder was anderes funktioniert auch gar nicht. Das hat man ja zum Beispiel in der DDR gesehen, das hatten wir schon mal und so weiter. Solche Sachen fallen ja sehr oft. Und da diese Commons vielleicht sozusagen als einen Punkt zu nehmen, um irgendwie vielleicht ein Bewusstsein anzufangen, ein Bewusstsein zu schaffen, in breiten Teilen der Welt, ein Beispiel sehen, wo irgendwelche gewisse Sachen auch in der Gesellschaft funktionieren. Einfach, ja. Beiträge, Fragen zu dem Thema? Da hätte ich es. Okay, dann wieder direkt zu dir. Ja, das finde ich sehr richtig und auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube in der Tat, dass die scheinbare Alternativlosigkeit einer der, oder wenn Alternativen, dann eher so die autoritäre Variante, das Haupthemmnis für jede Emanzipation ist. Ich glaube halt nur, also die Commons-Theorie ist mir dazu, wie soll ich sagen, monothematisch. Also du hast angefangen, man müsste breiteren Kreisen der Bevölkerung ein Beispiel und so weiter. Ist denn das bei Commons so? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich habe durch Zufall eine Zahl gefunden, wie viele Leute gibt es im Baugewerbe in Deutschland, sowas ganz Oldschooliges. 2 Millionen, ohne Witz. 2 Millionen. Welchen Kontakt haben die in absehbarer Zeit zu Commons? Aufstriche und so weiter. Also man muss da auch aufpassen, wo man sozusagen auch sozial exklusiv wird. Ne? Insofern, ich habe ja gar nichts gegen Commons, überhaupt nicht. Wenn die eingebunden sind, tatsächlich in eine politische Strategie. Und ich glaube, dass auch die Frage, was macht man denn neben dem, was man in den Commons so macht? Also, wie tritt man eigentlich nach außen? Mit wem vernetzt man sich? Und warum vor allen Dingen? Siefkes Position, wenn ich die richtig verstanden habe, nicht nur aus dem, was er erzählt hat letzte Woche, ist ja, naja, die machen das, um alternative Austauschwege zu finden. Das heißt, es ist sozusagen Distributionszweck, die Commons-Vernetzung, kein politischer. Und das halte ich für völlig falsch. Also wäre das sozusagen ein Maßstab, nach dem kann man sich zusammenschließen mit Leuten, die was ganz anderes machen, die politische Kämpfe führen und so weiter, würde ich dir sofort zustimmen. Und ich glaube tatsächlich, dass man Erfahrungsraum braucht, in dem man sich selbst als Subjekt überhaupt erfahren kann, um tatsächlich auch ein Gefühl dafür zu kriegen, dass scheinbar zementierte gesellschaftliche Verhältnisse nicht zementiert sind. Genau. Ich glaube eben, dass je nach Individualität dieser Erfahrungsraum ganz unterschiedlicher und nach, vielleicht auch nach sozialer Lage ein ganz unterschiedlicher sein muss. Weitere Fragen und Beiträge? Also du meintest ja, in der Commons-Theorie ist der Kompass politisch ein bisschen zu kurz auf jeden Fall. Und ich habe das auch so wahrgenommen, was ich davon kenne, dass das eher so eine wirtschaftliche Seite, dieses praktische Alternativen vorlegen oder wie man das nennen mag, da eine Rolle spielt. Aber ich habe das auch so mitbekommen, dass genau dieser politische Weg, den du so ein bisschen hochgehalten hast, dort kritisiert wird. Eben auch zum Hintergrund, wie es im Realsozialismus soweit gelaufen ist. Also jetzt kommt mir dann der Gedanke, okay, das eine thematisiert zu stark irgendwie, oder ist monothematisch ein bisschen sehr weit auf die wirtschaftliche Belange und dann könnte so etwas organisiert werden oder diskutiert werden. Und das andere ist eher so der politische Kampf, da muss die Lösung herkommen. Also, aber lässt sich das nicht eigentlich irgendwie zusammendenken? Also nur jetzt eine Fabrik besetzen, die politische Macht übernehmen und dass es dann irgendwie schnell von der Reihe besser wird, das ist ja irgendwie auch nicht so der Weg, der geklappt hat? Antworten, Beiträge, Fragen zu dem Thema. Dann wieder direkt. Das ist natürlich ein verdammt großes Fass, was du da aufmachst. Ich glaube, dass die Kritik der Commons-Theorie, was die Geschichte der radikalen Linken angeht, dass das mit der schwächste Teil überhaupt ist, weil sie da wirklich extrem selektiv und fast schon böswillig, würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, aber zumindest sehr ungeschickt Bezug drauf nehmen. Also zum Beispiel immer mehr Engels wahrnehmen als die Rätekommunisten oder mehr Lenin als Anarchosyndikalisten und so weiter. Und ja gut, da kann man natürlich viel Falsches finden. Naja, wenn du sagst, also ich würde jetzt, was mir wichtig ist, ist diesen politischen Fokus nicht mit Realsozialismus gleichzusetzen. Also das ist ja, was die gemacht haben, schon was sehr Spezifisches. Auch mit einer ganz spezifischen Theorietradition, die ich jetzt hier nicht so ausbreiten kann. Aber was, glaube ich, wichtig ist, im Realsozialismus gab es meiner Einschätzung nach auch kein Bewusstsein von der Natur des Politischen. Also in so einer Art Vulgär-Hegelianismus zu sagen, der Freiheit ist die einzige Notwendigkeit und es gibt ein objektives Interesse der Arbeiterklasse und das objektive Interesse der Arbeiterklasse, das kann nur die Partei rausfinden und wer ist die Partei, das ist die Parteiführung. Das ist nun nicht gerade das, was ich irgendwie unter politischem Diskurs vorstelle. Das hat natürlich auch wiederum historische Gründe, kann man vielleicht nicht sagen, aber also Bedingungen, die das begünstigt haben, in der, insbesondere bei den Bolschewiki. Aber das hat mit dem, was sozusagen den Geist von Kommunismus ausmacht, von vornherein nichts zu tun gehabt. Was ich mit von vornherein meine ich, naja, wenn man sich den Parteitag der Bolschewiki 1921 zum Beispiel anguckt, Verbot von, also Schwächung der Gewerkschaften, also genau dessen, was Basisorganisation ist, Verbot von Fraktionsbildung in der Partei, nebenbei noch Kronstadt niederschießen. Ja gut, das meine ich jetzt nicht mit politischer Ebene. Nee, du hast schon recht, also einfach mal jetzt eine Fabrik besetzen und ein bisschen Kampagne machen und danach ist alles besser, wäre schon was, aber vermutlich bringt uns das auch nicht den Kommunismus. Erstmal jetzt mal relativ utopisch zu werden. Ich glaube in der Tat, dass bevor man an sowas wie Revolution überhaupt denkt, man eine Organisation braucht, die so groß ist, dass sie die wesentlichen Entscheidungswege schon vorwegnehmen kann. Und da kann ich vielleicht tatsächlich nochmal was sagen zur Geschichte der Bolschewiki. Also als die nämlich sich gefragt haben, stellen sie eigentlich, also Anfang der 20er, stellen sie eigentlich alles unter Plan, haben sie gesagt, das wollen wir eigentlich, geht aber nicht. Warum geht das nicht? Ja, es gibt, ich habe die Zahl vergessen, 500.000 Produktionsstätten im Russischen Reich, so viele Zellen haben wir überhaupt nicht. Wie sollen wir die denn auf den Plan beziehen? Die machen natürlich, was sie wollen. Die mögen uns noch nicht mal. So, da kann man schon sehen, ja, wenn das der Stand ist, ich habe eine Minderheitenrevolution in einer Metropole und sage dann irgendwelche, das mögen Kammens sein oder was weiß ich was wäre, auf dem Land, was sie zu tun haben, das kann nicht hinhauen. Sondern die Voraussetzung wäre an der Stelle schon gewesen, dass man so vertreten ist an den Orten, wo die Arbeit gemacht wird, dass es sozusagen schon Kommunikationsbeziehungen gibt vor der Revolution. Darunter kann es nichts werden. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ist der Organisationsaufbau jetzt nicht wichtig, weil man dann größere Demos oder weil man besser gegen Trump oder gegen die UN ist, nee, sondern weil, wenn es solche kommunikativen Beziehungen, die auch ein Element von Vertrauen haben oder von Misstrauen, je nachdem, wenn man solche Kommunikationsbeziehungen nicht vorher schon befestigt hat, wie man das alles vergessen kann. Da kann man auch Erhebung von Gebrauchswertbedarf und so weiter, kann man erkennen. Das meine ich hier von Michelle. Ich würde das Thema wechseln. Ja. Ein Statement, zwei Fragen. Statement, du hast nochmal darauf hingewiesen, dass du in der Krise keine Option Richtung Abschaffung von Privateigentum und Produktionsviertel siehst, sehr wohl aber die Bedrohung mit Quoteverschiebung. Und dem würde ich auch zustimmen. Ich hatte auch den Eindruck, dass diese Commons-Theorie so ein gewisser Fortschrittsoptimismus zugrunde liegt, der überhaupt nicht reflektiert, welche starken Kräfte es eigentlich gibt, die den Kapitalismus mit aller Macht erhalten und sogar noch verschärfen wollen. Und dementsprechend habe ich zwei Fragen. Erstens, können eigentlich sowas wie Bürger werden auch Commons sein, die nach einem stigmergetischen Prinzip quasi die Straßen durchkämmen und nach Lösungen für von ihnen imaginierte Probleme trachten? Die zweite Frage wäre, weil das ja die letzte Veranstaltung jetzt in dieser Veranstaltungsreihe ist, wie geht man dann eigentlich sozusagen damit um, wenn man sozusagen über Fragen von Aneignung, von Produktionsprozessen und von Konsum und politischer Entscheidungsbildung auf Basis demokratischer Ebene redet, wie geht man damit um, dass man so massive gesellschaftliche Kräfte hat, mit denen man von vornherein weiß, dass man mit denen sowieso nicht reden kann. Also welche Möglichkeiten gibt es da jenseits der aus dem Stalinismus bekannten Repertoire damit umzugehen? Eine ernst gemeinte Frage. Beide Fragen jetzt, oder? Beide Fragen sind ernst gemeint, ja. Ich weiß nicht, ob die Bürgerwehr sozusagen dem Begriff der Peer-Ökonomie wirklich entsprechen würde. Das ginge wahrscheinlich davon ab, wie die Befehlsstrukturen sind. Aber sonst glaube ich, dass die Kommunistheorie da nicht tatsächlich neutral ist. Aber, nein, ist jetzt böse. Tatsächlich ist es ja in diesem Modell der Peer-Ökonomie kann man ja schon, den kann man ja schon entnehmen, zum Beispiel eine ganz fundamentale Gleichheitsvorstellung, also zumindest auf bestimmten Ebenen, wo man sagen kann, nee, das ist, also jetzt die Bürgerwehr nicht so aus, aber zumindest gibt es da durchaus inhaltlichen Widerspruch. Zu der anderen Frage, ja Mensch, ich wollte tatsächlich vor allem auf das Potenzial hinweisen und tatsächlich, wie du auch richtig gesagt hast, diesen Optimismus kritisieren. Andererseits bin ich mir nicht sicher, also zumindest kann man ja feststellen, dass das, was auch ich so Ende des letzten Jahrtausends eher so als zementiert wahrgenommen hatte, nämlich die völlig unhinterfragbare Zustimmung zum Bestehenden, also Kapitalismus plus bürgerliche Demokratie, dass tatsächlich was ins Wanken kommt, und zwar schneller oder grundsätzlicher, als ich das erwartet hatte, zugegebenermaßen. Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Lösung. B, würde ich zumindest sagen, dass das klandestine Arbeiten, wie es insbesondere im Bereich der Antifa üblich ist, mir eine vorschnelle Kapitulation vor der scheinbaren Aussichtslosigkeit zu sein scheint. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn die radikale Linke offener ist, und damit meine ich tatsächlich also jetzt nicht nur tatsächlich streng zu der Antifa-Politik, ich habe auch wirklich nichts gegen Antifa-Feuerwehrpolitik, ich weiß nicht, ob es Politik ist. Aber ich kenne das von mir zum Beispiel so, dass ich schon eine Scheu habe, also seit ein paar Jahren vermeide ich Treffen im Familienkreis, aber also ich erinnere mich noch ganz gut dran, tatsächlich meine politische Position zu offenbaren. Das ist eine interessante Frage, warum eigentlich? Also klar, man ist gesellschaftlich völlig marginalisiert, aber da droht mir ja kein, also wie soll ich sagen, zu erben habe ich nichts, also da habe ich es dann nicht zu befürchten, körperliche Gewalt droht mir auch nicht. Trotzdem muss ich sagen, gab es schon Phasen, wo ich mich so ein bisschen gefühlt habe, als hätte ich eine ganz eklige Hauskrankheit, weil ich Kommunist bin. Und ich glaube, dass diese Scheu oder diese Tendenz, sich zurückzuziehen ins Heimliche, war früher mal anders, also in Weimar beispielsweise, und ich will jetzt nicht die KPD loben, um Gottes Willen, aber es ist auch anders beispielsweise in Italien. Völlig anders. Ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal, dass wir da wieder hinkommen müssen, dass eine linksradikale Position überhaupt mal wahrnehmbar ist und auch tatsächlich mit Organisation und mit Köpfen verbindbar. Damit meine ich jetzt nicht Promis oder sowas, sondern naja, eben, dass Leute, die mich kennen und die jetzt nicht aus meinem Berufszusammenhang kommen, überhaupt wissen, ach so, einer ist das. Weil sonst es die Möglichkeit überhaupt nicht gibt. Klar, in Phasen stärker Repression geht das dann, also führt das schnell an seine Grenzen, ist mir auch klar. Da habe ich im Moment auch noch die Einschätzung, dass wir vor diesen Phasen stärker, also dass sozusagen vor einer richtig massiven Repression, dass wir da noch ein bisschen Zeit haben oder eingeschüttet haben. Ich würde jetzt zu den letzten zwei Fragen kommen. Hier vorne war ganz lange eine Meldung. Ja. Also es gibt ja einen Commons-Vortrag von Stefan Meritz, der versucht, die Commons-Theorie mit einer, auf eine marxistische Art, also auf eine historische Art zu analysieren. Und zwar im Sinne des Übergangs des Feudalismus zum Kapitalismus und eben daran zu messen, was müsste die Commons-Theorie leisten, um aus dem Kapitalismus herausführen zu können. Und da, ich sage das jetzt, weil ich das Gefühl habe, da lässt sich so das Politische und das Ökonomische vielleicht mehr zusammenbringen, wenn man es auf diese Weise betrachtet. Nämlich die Commons-Ökonomie als eine Ökonomie, die im Kapitalismus bestehen kann, parallel, die gewisse Funktionen auch für den Kapitalismus erfüllen kann, sonst würden die herrschenden Strukturen die zu stark bekämpfen, aber die im Kern einfach ganz anders funktionieren als der Kapitalismus und auch an diesen Bedürfnissen, die im Kapitalismus aufkommen, eben diese Vereinzelung oder sowas, also direkt an solchen Bedürfnissen ansetzen kann auch. Ich denke, dass man, wie du es auch sagst, versuchen muss, irgendwie das Politische mehr reinzubringen, aber ich finde, man darf nicht in so einen Voluntarismus verfallen, dass es nur darum geht, dass die Leute richtig denken müssen, sondern es muss tatsächlich daran anknüpfen, was den Leuten was bringt, in welcher Situation und gerade in Krisensituationen, damit die Leute nicht alle nach rechts laufen, muss es von links Möglichkeiten geben, tatsächlich, die im Alltag den Leuten was bringt. Und das ist, wenn man sich so diese Pegida-Interviews anguckt, irgendwie von den Leuten auf der Straße, dann merkt man, die sind nicht alle irgendwie von Grund auf irgendwie rechts oder rassistisch oder sowas. Natürlich. Das ist nicht Idealismus, was ich jemals gehört habe, so, dass ich die unterbreche, aber die reden doch nur rassistischen Bullshit. Aber also das ist so falsch, dass ich unterbrechen muss. Nein, das ist so eine idealistische Sichtweise, wenn du die Menschen als eine fertige Instanz siehst, die völlig unabhängig von ihrem Umfeld ist. Menschen bewegen und ändern sich entsprechend des Umfeldes und ihrer Situation. Und das merkst du halt in allen Revolutionen, kann man das auch historisch sehen, wie sich Massen von Menschen, die, das waren ganz normale Bauern, die irgendwie auf dem Acker waren und keinen Bock auf nichts anderes hatten, so. Aber die in den entsprechenden Situationen eben dann plötzlich Revolutionäre sind und den freiheitlichen Kommunismus aufrufen. So. Also nicht plötzlich schon diese Strukturen, die auch Anne erwähnt hat, große Organisationen, die braucht es auf jeden Fall. Aber man darf nicht den Menschen als so ein festes Individuum, als einen abgeschlossenen Behälter sehen, der nicht flexibel und dynamisch sich auf sein Umfeld reagiert. Beispiele dazu? Ja, ich glaube einfach, was du gemeint hast, um jetzt das, so den Streit da vielleicht zu schlichten oder so, ist halt, dass Rassismus und diese faschistischen Ideologien halt in einem sozialen Kontext halt entstehen, in dem zum Beispiel so Abstiegsängste oder so halt dazu führen, dass sich Leute halt der radikalen Rechten halt zugehörig fühlen, wenn es auch nämlich halt, wie Marz ja auch schon meinte, halt kein linkes Angebot gibt, wie halt Gewerkschaften, die sagen, wir kämpfen mit dir zusammen für bessere Lebensbedingungen etc. Also ich glaube, so ein bisschen ist das, was du meinst und da würde ich dir auch zustimmen. Trotzdem darf man nicht dazu verfallen, halt sozusagen das zu relativieren und zu sagen, also ich denke halt, sind sie irgendwann verfestigt, die Ideologien, dann muss man auch eine klare Grenze ziehen. Also da muss man sich irgendwo bewegen. Weitere Beiträge oder Fragen dazu? Ja? Ich glaube halt, dass wir so ein bisschen davon wegkommen müssen, das so akut zu sehen. Irgendwie... Ich hasse reden vor Leuten. Soll ich einfach einen anderen und das danach nochmal? Du warst noch nicht zwei Mal. Ich wollte auch nochmal dafür plädieren an dieser Stelle, weil jetzt noch mehrmals die besetzten Fabriken in Argentinien erwähnt worden sind. Ich bin da gewesen, ich habe das untersucht, ich bin da 2 Monate unterwegs gewesen, habe mir die Fabriken angeguckt, habe 2 Wochen in der Fliesenfabrik da zum Beispiel, die da ganz berühmt geworden ist, geschlafen und mit den Arbeitern Interviews gemacht. Und es ist auf jeden Fall so, dass das irgendwie total, sag ich mal, ja, dass es halt viel komplexer ist, ne, als wir das jetzt hier sozusagen natürlich besprechen können, was hat da eine gesellschaftliche Wirkung und was nicht und was ist jetzt die beste Strategie. Aber für mich war so ein bisschen die Quintessenz, es gibt halt Menschen, die sind durch reines Nachdenkprozesse sozusagen, kommen die dazu, irgendwie eine, sag ich mal, emanzipatorische oder linksradikale Einstellung zu bekommen. Aber andere Leute, die brauchen halt eher wirklich diese praktischen Erfahrungen, die sie dann dazu bringen, sich Gedanken zu machen und dann erst sozusagen vielleicht auf den Trichter zu kommen. So. Und das fand ich bei den Arbeitern halt ganz deutlich. Die haben halt angefangen, scheiße, mit einer Situation, die ökonomisch kacke war, haben ihre Fabrik besetzt, haben ihren Patron rausgeschmissen und dann fing es auf einmal an, okay, dann haben sich die Frauen organisiert, dann gab es Frauengruppen, dann hat sich in der Kantine der Speiseplan verändert, was weiß ich, und die ganzen Sachen so wieder mit dranhängen. So irgendwie. Und die haben eben danach quasi den politischen Kampf halt auch gesucht und versucht, auf den Rest der Gesellschaft einzuwirken, sind auf alle möglichen Demonstrationen von Lehrern bis wann sonst was gegangen und haben sich überall engagiert, haben das lokale Krankenhaus aufgebaut. Naja, also ich wollte nur sagen, dass es nicht, also dass ich das nicht als ja, dass ich das blöd finde, wenn das so ein bisschen runtergebuttert wird, sozusagen. Willst du nochmal? Ich werde ganz kurz, also vielleicht nur ganz kurz, ich hoffe auch, dass keiner hier das Gefühl hat, dass das untergebuttert wird. Ich finde das ganz wichtig. Ist das eine, sind die Sachen, die du gemacht hast, unterwegs, sind die irgendwie zugänglich? Oder? Ja. Ich kann dir vielleicht gleich mal sagen, wie. Okay, also ich bin halt der Meinung, dass man akut halt nicht besonders viel mehr machen kann, als zu versuchen, Leid zu lindern, das gerade existiert und sich halt, also zu versuchen, irgendwie Schlimmeres so abzuwenden. Und dass halt, ja, das andere, dieser Aufbau der politischen Ebene, von der du gesprochen hast, einfach so ein langwieriger Prozess ist. Und ja, dass man sich halt vielleicht so ein bisschen davon, von dem Gedanken lösen muss, dass wir das in unserem Leben erleben werden, so die Revolution. So sehr ich mir das wünschen würde, glaube ich halt nicht, ja, dass das halt irgendwie so zack, zack zu machen ist und dass wir einfach eine Gesellschaft irgendwie mit aufbauen müssen oder vorbereiten müssen auf so eine Umwelt. So. Du noch ganz schnell. Ich würde ganz gerne dazu noch was sagen. Ja, und also wenn man da sozusagen den Connex sucht, also zwischen dem, was man jetzt machen kann und der dann auch immer stattfindenden Befreiung, wäre eine spannende Frage, wie man die politische Arbeit jetzt organisiert. Da würde ich tatsächlich sagen, dass man die so organisieren muss, dass die eben nicht nach, wie es im Moment doch häufig auch in der radikalen Linken ist, irgendwie nach Erfolgskriterien, wie man die jetzt konkret aussehen, aber sich nicht danach zu organisieren, sondern so zu organisieren, dass man einen alternativen Erfahrungsraum hat gegenüber dem, was man so im Betrieb oder sonst wo erlebt. Also dass man vielleicht sagt, gut, das, was ich hier mache, bringt uns vielleicht in den nächsten 20 Jahren nicht den Kommunismus, aber es genügt im sozialen Kontakt vielleicht Maßstäben, die irgendwas mit meiner politischen Zukunft zu tun haben. Okay, also das Licht geht gleich aus. Ja. Okay, danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr bei den letzten Veranstaltungen so oft da wart. Wenn hier vorne sind Flyer vor uns. Ich kann nochmal auf den Technikkongress vom ganzen Bündnis dieses Wochenende in Hamburg hinweisen. Ihr könnt uns auch gleich irgendwie einfach anlabern, wenn ihr noch Diskussionsbedarf habt oder Infos wollt. Ihr könnt euch organisieren oder ganz tolle Paper zu dem Thema schreiben. Und danke, dass ihr diese Veranstaltungsreihe mit uns mitgemacht habt.